Franzi, ich habe eine Frage an dich. Wer ist eigentlich der Herr der Ringe? Ist es A. Frodo oder B. Sauron oder ist es C. der eine Ring höchst selbst? Saturn. Du bist zu gut. Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der sich in Science Fiction und Fantasy immer über geologisch akkurate Landschaftsaufnahmen freut. Und ich bin Astrophysikerin, die astrophysikalisch völlig akkurate Science Fiction oft langweilig findet. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Und heute mit der Ausgabe 107. Und das heißt, ich habe dir heute eine Geschichte mitgebracht und es ist kein Fantasy. Vom Herrn der Ringe. Nein, kein Fantasy. Also ich denke, im Herrn der Ringe von J.R.R. Tolkien wäre die Antwort, die richtige Antwort, ich denke Sauron gewesen. Ja, ich habe das hier auch zu Hause diskutiert die letzten Tage. Das war auch der Anlass, dann diese Frage zu nehmen am Ende. Und wir waren eigentlich der Meinung, dass der Ring quasi der Herr ist, der alle anderen Ringe auch betrügt, ne? So. Ja, aber alle Ringe wurden ja von Sauron gemacht. Ja, tja. Und Frodo wird immer noch unsichtbar, wenn er sich den Ring aufsteckt. Von daher. Also ich glaube, wir sollten zu Dingen gehen. Wo wir uns auch auskennen oder vielleicht sogar besser, ja. Also, Franzi, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht und da gibt es erstmal ein ganz bisschen was zu hören. Das finde ich gut. Es klingt ein bisschen nichtssagend, aber wir beginnen heute mit einem kleinen Flug. Wir schauen nach unten und es ist erstmal ziemlich dunstig. Irgendwann werden erste Strukturen am Boden sichtbar. Wir fliegen noch recht hoch über eine Region, die heißt Adiri, wo der Boden eher hell wirkt. Jetzt kommen wir aber tiefer und wir erreichen eine weite dunkle Ebene, die von helleren, bräunlichen Regionen umgeben sind. Und wir sehen auch eine runde Struktur am Boden. Das ist der Krater Selk. Und dann schweben wir steil hinab in eine wiederum dunkle Region namens Shangri-La, die übrigens benannt ist nach einem fiktiven Ort in Indien, in dem Menschen in Frieden und Harmonie leben. Aber von Indien sind wir gerade ziemlich weit entfernt. Und da in Shangri-La, wo das Terrain ja dunkel ist, da wollen wir aufsetzen. Und wir erkennen langsam immer mehr Strukturen. Es sind langgestreckte Hügelketten, hunderte Kilometer in jede Richtung und ziemlich parallel zueinander. Und zielsicher steuern wir jetzt auf einen Bereich zwischen diesen merkwürdigen Hügeln zu, die aus der Nähe wie Sandhügel wirken, nur dass der Sand sehr dunkel ist. Und genau da, zwischen zwei Reihen dieser dunkelgrauen bis bräunlichen und bestimmt 100 Meter hohen Dünen, da setzen wir auf. So. Wir sind also erfolgreich gelandet. Wir sind erfolgreich gelandet. In Shangri-La. Und du ahnst sicher schon, auf welchem Himmelskörper wir gerade gelandet sind, der nicht gerade um die Ecke liegt. Also wir sind nicht auf Saturn gelandet, das ist schon mal klar. Das ist schon mal klar, das ist ein Gasriese. Wir sind ja auf einem Saturnmond gelandet, würde ich annehmen. Ja, hast du denn auch eine Idee, was das sein könnte für einen Saturnmond? Titan? Ja, also wir stehen auf einem Himmel. Ja, ist es wirklich Titan? Ja, es ist natürlich. Also wir haben das Rauschen gehört und dieses Rauschen ist tatsächlich das Rauschen einer Raumsonde gewesen, die dort schon mal gelandet ist. Wobei die Landung, die ich beschrieben habe, eine andere ist. Aber da kommen wir gleich zu. Also wir sind auf Titan gelandet, der einzige Körper im Sonnensystem, der nicht nur eine feste Oberfläche hat, sondern wie die Erde auch eine dichte Atmosphäre. Ah. Und streng genommen, wir werden gelandet sein, das hatte ich angedeutet, denn was da gelandet sein wird, ist eine Raumsonde, die erst Mitte der 2030er Jahre auf dem Titan landen soll und dort auch so herumfliegen soll. Und zwar der NASA-Helikopter Dragonfly. Und obwohl das noch ein bisschen hin ist, dachte ich mir, wir könnten uns schon mal gemeinsam auf dem Saturnmond Titan umschauen, der auf den ersten Blick so vertraut scheint. Also ich habe ja schon ein paar Landschaftselemente beschrieben, der aber auf den zweiten Blick aus sehr vielen Gründen total fremd ist und der nach allem, was wir über ihn wissen, die besten Chancen bietet, Leben außerhalb der Erde zu finden und vielleicht sogar sehr, sehr merkwürdiges Leben. Jetzt bin ich gespannt, weil mit Leben außerhalb der Erde verbinde ich beim Saturn eher Enceladus, wo man ja denkt, in diesen unterenceladischen Meeren könnte irgendwas rumdümpeln. Oder ich denke, Europa beim Jupiter ist da auch interessant, auch mit einem unterirdischen Meer gesegnet. Oder halt, ja, nicht unterirdisch, sondern untereuropäisch. Von daher, wo wäre das Leben auf Titan und überhaupt? Ich bin gespannt. Tja, genau. Darum soll es heute gehen. Und natürlich will ich jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen. Und ich muss auch zugeben, das Thema Leben auf Titan war jetzt auch gar nicht meine Hauptmotivation. Da bin ich eher so ein bisschen drüber gestolpert im Laufe der Recherche. Und deswegen würde ich gerne am Anfang anfangen. Ja, also Du hast ja in deiner letzten Geschichte erzählt, Saturn, schon lange bekannt, er gehört zu den Planeten, die man leicht mit bloßem Auge erkennen kann, weshalb sich vermutlich die Menschen der meisten Kulturen auch schon mal Gedanken über ihn gemacht haben. Allerdings half er das Gedankenmachen nicht so viel, denn für viele tausend Jahre war er einfach nur ein Lichtpunkt von vielen, die da über den Himmel zogen. 1610 richtete dann Galileo Galilei sein Teleskop auf diese hellen Planetenscheibchen. Am Jupiter fand er vier große Monde und auch am Saturn fiel ihm etwas auf, was er erstmal nicht so genau erkennen konnte und deshalb nannte er das Henkel. Und erst 45 Jahre später, also im Jahr 1655, erkennt dann der niederländische Astronom Christian Huygens, um was es sich bei diesem Henkel handelt. Und das sind natürlich die Saturnringe des Herrn der Ringe. Und die erste Lücke, denn es sind ja viele Ringe eigentlich, die erste Lücke im Ringsystem wurde dann nochmal 20 Jahre später entdeckt, nämlich von Giovanni Domenicus Cassini. Deshalb hieß ja auch diese ESA, nee, es war eine ESA-Sonde, ne? Cassini-Huygens war Cassini-Huygens, eine NASA-ESA-Mission. Eine genau. NASA, Verzeihung, die den Saturn heimgesucht hat. Genau, deswegen musste ich ja auch Cassini erwähnen und zu der Mission kommen wir auch gleich. Aber ich würde jetzt noch mal kurz zurückgehen zu Christian Huygens, der nicht nur der Entdecker der Saturnringe ist, mit seinem selbstgebauten Teleskop und wie es sich für einen echten Astronaut gehört, auch mit einem selbstgeschliffenen Teleskoplinsen, findet der am Saturn nämlich noch etwas anderes. Er findet dort einen hellen Punkt, der den Saturn in 16 Tagen einmal umkreist. Und warum Galileo Galilei diesen Mond nicht gesehen hat, könnte daran liegen, dass erst um 1655, also als Huygens diesen Planeten beobachtete. In dieser Zeit war die Ringebene von der Erde aus betrachtet fast unsichtbar, weil sie sehr parallel zur Bahnebene der Planeten geneigt war und deshalb nur ein sehr, sehr schmaler Rand angeleuchtet wurde in dieser Zeit. Ah, ja. Genau, weshalb halt der außerhalb der Ringe kreisende Mond besser sichtbar war. Und dieser Mond, den Huygens entdeckte, der blieb erstmal ziemlich lange namenlos und erst 200 Jahre später, nämlich 1847, schlug dann der Astronom William Herschel vor, die damals acht bekannten Saturnmonde nach den Titanen der griechischen Mythologie zu benennen. Und was läge da näher, den mit Abstand größten Mond des Saturns einfach direkt Titan zu nennen? Das ist auf jeden Fall ein schicker Name. Also auf jeden Fall, ja. Oh. Klingt mächtig. Und ja, jetzt im 19. Jahrhundert hat der Mond endlich einen Namen, aber wissen tut man über ihn bis auf ein paar astronomische Grunddaten erstmal nicht so viel. Das war nicht nur im 19. Jahrhundert so, sondern auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Mein Vater hat einen Freund, der lange als Antiquar gearbeitet hat und der schenkte mir irgendwann eine Ausgabe der Illustrierten Himmelskunde. Das ist so ein dicker Wälzer mit so einem Ledereinband und ziemlich vergilbten Seiten und so altdeutscher Schrift, ist auch nicht so leicht zu lesen. Dieses Buch ist aus dem Jahr 1911 und ich blätter da manchmal rein und da ist mittlerweile von 9 Saturnmonden die Rede, vor allem Der gerade erst mit fotografischen Platten entdeckte Mond Phoebe erscheint den Autoren des Buches ziemlich ungewöhnlich. Da wird viel drüber, über den wird einiges geschrieben, also mehrere Absätze. Mhm. Und der ist deshalb ungewöhnlich, weil der den Saturn retrograd umkreist, also quasi in gegenläufiger Richtung zu den anderen Monden und die Rätseln, woran das liegen könnte. Titan selber ist da aber schon gut abgehangen, würde ich sagen. Also der wird eigentlich nur in einer Tabelle quasi aufgelistet mit dem Entdeckungsjahr. Ja, kennen wir schon. Keine großen Rätsel. Und was ich ganz nett finde, das Kapitel über die Saturnmonde endet mit folgenden Sätzen. Wir aber würden uns nicht wundern, wenn demnächst ein neues Glied des Saturnsystems erscheinen würde. Man hält heutzutage alles für möglich. Geil. Geil, ne? Das ist so ein richtig schönes deutsches Statement. Man hält heutzutage alles für möglich. Das klingt ja so ein bisschen disapproving, so. Ja. Also, diese ständigen Entdeckungen, ich glaube, das war auch wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts so ein Ding, ja, dass ständig Zeug entdeckt wurde. Ja, was ja auch dann passiert ist, ne, also allerdings ein bisschen später, nämlich im Zeitalter der Raumsonden, da gab es nochmal ein paar Monde dazu, die später entdeckt wurden. Aktuell steht der Zähler der Saturnmonde bei 146. Oh Gott, die Namen merke ich mir nicht mehr alle. Keine Chance, Karl. Brauchst du mir nicht vorlesen, nein, alle 146. Nein. Ich habe ja heute auch einen anderen Fokus und deswegen kommen wir jetzt zurück zum Titan. Ja, also wir müssen uns nur den Titan merken. Tatsächlich gab es nämlich schon vor Erscheinen meines Buches eine Entdeckung, die aber dort nicht erwähnt wird, nämlich schon 1907. Da meint ein spanischer Astronom am Titan eine Randverdunkelung zu sehen. Franzi, kennst du den Effekt der Randverdunkelung? Ich denke an, wenn du Randverdunkelung sagst, dann sage ich, dann würde ich irgendwie an irgendwelche Phasen denken oder irgendwie so. Also, aber nein. Nee, es hat nichts mit, also sowas wie Mondphasen. Nichts, ne? Scheinbar zu tun. Nee, ja. Es ist nichts Scheinbares. Also Randverdunkelung ist ein Effekt, ich kannte den auch nicht, der bei allen Himmelskörpern auftritt, die über eine teilweise durchsichtige Gashülle verfügen, zum Beispiel bei der Sonne. Oder bei der Erde, wenn man sie aus dem Weltraum beobachtet. Und am Rand wird diese Planeten- oder Sternscheibe ein bisschen dunkler, weil da das Licht seitlich durch etwas mehr Gas durch muss. Und als nun dieser spanische Astronom, der übrigens den schönen Namen Josep Comas y Solà hat, den ich wahrscheinlich jetzt völlig falsch ausgesprochen habe, wahrscheinlich heißt er Josep, der hat auf jeden Fall im Jahr 1907 eine Randverdunkelung am Titan beobachtet. Und da war schon mal klar, er ist höchstwahrscheinlich ein Mond mit einer Atmosphäre. Krass. Ich frage mich, ob das was damit zu tun hat. Inzwischen, ob man auch Randverdunkelung das so bezeichnen könnte bei irgendwelchen Exoplaneten. Das sieht man ja da nicht, aber die ja auch dann Atmosphären haben und die man ja dann auch untersuchen kann, wenn sie irgendwie vor ihrem Stern. Aber egal, führt zu weit. Aber Randverdunkelung Titan, also man wusste schon recht früh, dass er eine Atmosphäre hat, was ja eigentlich krass ist, oder? Für die damalige Zeit auch. Ich finde das ziemlich früh, ja, auf jeden Fall. Ja, also. Also das war sozusagen so ein erstes Detail, was man herausgekitzelt hat. Und dann dauerte es nochmal 37 Jahre länger, bis man etwas mehr über den Mond mit dieser Gashülle erfuhr. Und zwar mitten im Zweiten Weltkrieg. Da veröffentlicht ein Gerhard Kuiper, ich versuche heute mal ein bisschen Niederländisch zu sprechen, es wird wahrscheinlich hoffnungslos misslingen. Auf jeden Fall dieser Mann, der ja auch relativ bekannt ist, veröffentlichte im Jahr 1944 ein Paper über den Titan. Mhm. Und Kuiper, den Namen hast du sicher auch schon gehört, der Mensch war ja extrem vielseitig, nicht nur, weil nach ihm dieser Kuipergürtel benannt ist. Er hat auch seine Doktorarbeit bei niemand geringeren als Ena Herzsprung gemacht, nämlich über Doppelsterne. Und später unter anderem zwei Uranus-Monde entdeckt. Also der hat alles Mögliche gemacht. Aber 1944 war Krieg und Kuiper, der schon seit 1937 US-Staatsbürger war, kommt aus den Niederlanden, aber er ist eigentlich schon Anfang der 30er Jahre in die USA zum Forschen gegangen. Auf jeden Fall, während des Krieges lehrte er Astronomie für Militärangehörige, weil man das ja auch braucht zur Navigation auf Schiffen oder Flugzeugen. Und offenbar hatte Gerhard Kuiper vor Kriegsende genug Zeit, neben diesem Unterrichten auch noch ein bisschen zu forschen und deswegen erschien da halt diese Studie. Und in dieser Studie beweist er mit spektroskopischen Messungen, dass der Titan oder beziehungsweise dass die Atmosphäre des Titan unter anderem aus Methan besteht. Okay. Ja, und das ist sozusagen, ja, nochmal so ein Messpunkt. Dann dauert es nochmal 3 Jahrzehnte länger und dann ging es endlich richtig los. Dann kamen die Raumsonden, die auch zunehmend das äußere Sonnensystem durchstreiften und da kamen auch mehrere am Saturn vorbei. Pioneer 11 war die 11. 1979. Du musst übrigens diese ganzen Zahlen nicht merken, ne? Gott sei Dank. Ich habe mich nur gefragt, Pioneer 11, war das mit dieser lustigen Goldplatte und dem Carl Sagan Menschheitsgedöns oder war das eine andere Pioneer? Ah, da bin ich jetzt überfragt. Müssen wir nachgucken. Egal. Dann fragst du mich auf jeden Fall nicht im Quiz, das ist gut. Ja, das ist vielleicht auch mal ein Thema. Nee, das können wir mal machen wir bei anderer Gelegenheit. Also auf jeden Fall, Pioneer 11 kam 79 vorbei. Die beiden Voyager-Sonden dann 2 bzw. 3 Jahre später. Und diese Sonden vervollständigten letzten Endes die Basisdaten über den Titan, die wir jetzt ganz kurz durchgehen sollten. Der Titan hat einen Durchmesser von 5150 Kilometern und er ist damit der zweitgrößte Mond des Sonnensystems. Er ist 1,5 Mal so groß wie der Erdmond und nur Ganymed am Jupiter ist eine Spur größer. Das sind aber wirklich nur 100 Kilometer oder so. Also Titan ist richtig groß. Titans Atmosphäre besteht zu 95% aus Stickstoff und zu 4% aus dem von Gerhard Kuiper entdeckt Methan und der Rest besteht aus Spurengasen unter anderem, und das wird später noch wichtig, zu ungefähr 1 Promille aus Wasserstoffgas. Ah, ich glaube, ich wüsste, warum das wichtig wird eventuell, aber ja. Doch. Ja, wir werden sehen, genau. Was diese Atmosphäre aber wirklich außergewöhnlich macht, ist, wie massiv und dicht sie ist. Und das sieht man zum einen am Druck, der am Boden des Titan herrscht. Das sind nämlich 1,5 Bar. Also der Luftdruck ist 1,5 Mal so groß wie am Boden der Erde, deren Schwerkraft aber über 7 Mal stärker ist. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Titanatmosphäre, könnte man sie auf eine Waage legen, rund 1,2 Mal so schwer ist wie die gesamte Erdatmosphäre. Bei einem viel kleineren Mond. Und beides zusammen, also hohe Luftmasse und geringe Schwerkraft, bedingt gleichzeitig, dass die Atmosphäre sehr weit ins All hinausreicht. Auf der Erde spricht man ja vom Beginn des Weltraums bei ungefähr 100 Kilometer, ne? Diese berühmte von Kármán-Linie. Und das ist quasi auch so der Bereich, wo dann quasi kaum noch ein Luftmolekül unterwegs ist. Die Titanatmosphäre reicht 14 Mal weiter raus, nämlich über 1400 Kilometer. Cool. Ja, und auch der Aufbau der Titanatmosphäre ist gelinde gesagt komplex. Von oben nach unten folgt die Temperaturkurve so einer Schlangenlinie, die geht ständig hin und her. Da gibt es ganz viele Schichten und auch sicher viele physikalische und chemische Effekte, die bei weitem noch nicht alle verstanden sind. Und mit für diesen komplexen Aufbau verantwortlich ist das Stoffgemisch, das gerade in den tieferen Atmosphärenschichten aus diesen berühmten Tullinen besteht, über die ich schon öfter mal berühmte so neben... Tulline? Ich höre davon zum ersten Mal. Nein, nein, Franzi, hörst Tulin. Du? Nein. Du kannst mir nicht von Kármán-Linie anreden, aber Tulline, also... Nein, ich erinnere mich, dass du dich schon öfter mal gewundert hast über Tulline und es wahrscheinlich immer direkt wieder vergessen hast, was nicht weiter schlimm ist. Tulline ist, glaube ich, ein Wort, was Carl Sagan auch mal irgendwann eingeführt hat, der US-Astronom. Und das ist einfach so ein Sammelbegriff für ein Gemisch an organischen Stoffen, die meist so eine bräunliche Färbung haben. Das google ich jetzt. Moment. Ja, google Toline, das. Toline, Toline, Toline. T-H-O-L-I-N-E. Ach, T-H-O-L-I. Also, altgriechischen Schmutz. Was ist denn das? Das ist überhaupt nicht berühmt. Schau mal, Wikipedia sagt, Toline bezeichnet rötlich-braune Gemenge teils komplexer organischer Moleküle aus Kohlenstoff, Stickstoff und Wasserstoff, die in der Atmosphäre von Gasplaneten, Monden oder Kometen unter dem Einfluss von UV-Strahlung und Sonnenwind entstehen. Mhm. Lecker, oder? Ach komm, es ist... Okay, Tuline. Tuline, ja, also berühmt. Nicht, überhaupt gar nicht berühmt und musst du auch nicht kennen, aber es ist eigentlich so eine Schmutzmischung, die auch nicht weiter definiert ist. Also und, Pampe. Ja, genau. Und oder vielleicht auch, wir verstehen sie immer noch nicht so richtig, ne? Also was da genau drin steckt und so weiter. Auf jeden Fall sind Tuline in Form von so Partikeln und verschiedensten Molekülen in der Atmosphäre des Titan unterwegs. Und je tiefer man kommt, umso mehr in der Stratosphäre, so zwischen 100 und 210 Kilometer, ich finde das so lustig, Stratosphäre, ne? Also das ist ja auch bei uns noch ziemlich in der Atmosphäre drin. Und die Stratosphäre des Titan liegt bei 100 bis 210 Kilometer, da ist bei uns keine Atmosphäre mehr. Egal, also beim Titan ist da die Stratosphäre, da gibt es, gerade da in dieser Stratosphäre gibt es einen extrem dichten Dunst. Und diese Dunstschichten, man könnte auch Smog sagen, von denen gibt es halt einige, die sind auch der Grund dafür, dass die Oberfläche des Titan aus dem All einfach komplett undurchsichtig, beziehungsweise die Atmosphäre ist undurchsichtig und die Oberfläche komplett unsichtbar ist. Und die ersten, als diese ersten Raumsonden halt am Saturn vorbeikamen und den Titan fotografierten, war wirklich schwer zu sagen, was da auf dem Titan so los ist. Also man konnte messen, es ist nicht wirklich warm. Die mittlere Temperatur am Boden liegt bei 94 Kelvin, also bei minus übersichtlich minus 179 Grad Celsius. Was für die Zeitgenossen damals klar ist, auf dem Titan kann es kein Loki geben. Und Franzi, wenn du dich fragst, wer oder was ist Loki? Ist nicht berühmt. Dieses Akronym steht für Life as we know it. Habe ich in einem Paper gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob das weiter Verbreitung findet. Life as we know it. Also Leben, wie wir es kennen. Ja, Überraschung. Also. Ja. Aber gut. Genau, weil so weit unter Null der Celsius-Skala bei minus 179 Grad, da sterben auch die extremophilsten Mikroben von der Erde einen schnellen, schmerzlosen Kältetod. So viel kann man, glaube ich, sagen. Und zu diesem Zeitpunkt war einfach klar, Titan ist zwar kalt und merkwürdig, aber definitiv verbirgt sich da etwas unter seinen dichten Smogschichten, was trotz alledem interessant sein könnte. Mhm. Und noch dazu gibt es bei aller Andersartigkeit ja noch verblüffende Parallelen zur Erde, zum Beispiel die dichte Stickstoffatmosphäre. Also unsere Atmosphäre besteht ja auch zum allergrößten Teil aus Stickstoff. Und natürlich diese organischen Stoffe, diese Tuline. Deshalb war klar, diesen Titan, den müssten wir uns mal näher anschauen. Und zwar am besten aus zwei Blickwinkeln. Einerseits müssten wir einen Weg finden, durch diese Tulin-Smog-Schichten zu schauen. Und andererseits sollten wir vielleicht auch mal landen und nachsehen, was da unten so geht. Und du hast es ja angedeutet, genau das wurde getan. Allerdings, als wir beide, also ich spreche jetzt mal mutmaßlich auch über dich, als wir uns anfingen für Naturwissenschaften zu interessieren, irgendwann im Kindes- und Jugendalter, da spreche ich jetzt von den guten alten 90er Jahren, da hatte der Titan immer noch diese Aura des weitgehend Unbekannten, was sich dann ja relativ bald ändern sollte. Im Jahr 1997 startete Cassini-Huygens eine Kooperation von... Ich glaube, du tust dir mit dieser korrekten Aussprache keinen Gefallen. Ich sage das jetzt einfach deutsch, oder? Weil, weil es ist wahrscheinlich sowieso falsch. Genau, also die Mission Cassini-Huygens, eine Kooperation der NASA, die diesen riesigen Saturn-System-Orbiter Cassini gebaut hat, mit der ESA, die den kleineren Passagier Huygens beigesteuert hat, eine Landesonde mit einem Hitzeschild. Und ich erinnere mich noch an Sachbücher, in denen über den Ausgang dieses Abenteuers spekuliert wurde. Zum Beispiel mit einer Grafik, die die Huygens-Sonde schwimmend auf einem Meer aus flüssigem Methan zeigte. Ist auch nicht schlecht. Mit dem Hinweis, dass Huygens nicht für eine solche Landung ausgelegt ist, aber dass es möglich sein könnte, dass die Sonde nicht auf festem Grund, sondern auf einem Ozean landet. Und für mich allein war allein diese Vorstellung, einen Ozean aus einer merkwürdigen Flüssigkeit zu haben und dort eine Sonde schaukeln zu lassen, schon wahnsinnig inspirierend. Wir wissen heute, ganz so kam es nicht und beinahe wäre diese ganze Landung sogar ganz schief gelaufen. Diese Geschichte ist schon so ein bisschen bekannt, aber sie gehört ja einfach rein, deswegen muss ich sie kurz erzählen. Denn direkt nach dem Start stellte das Missionsteam bei Simulationen fest, dass Huygens nach seiner Landung auf dem Titan keine Daten über die Muttersonde Cassini zur Erde übertragen können würde. Denn durch die Relativgeschwindigkeit der beiden Sonden würde es einen Doppler-Effekt, also eine Frequenzverschiebung der Signale geben. Und diese Frequenzverschiebung hatte man nicht bedacht, als man die Empfangsantenne... Wie kann man sowas nicht bedenken? Ja, das ist interessant. Ne? Also ich glaube, man hat schon gedacht, ja, das kann es geben, aber dann hat man wahrscheinlich irgendwie die Empfangsantenne von Cassini optimiert, ja, und man muss ja dann auch immer jedes Gramm einberechnen und so. Und dann hat man halt den Frequenzbereich, also vielleicht ist es auch die Software oder ich weiß nicht genau, welche Komponente da zu schmal eingestellt war. Auf jeden Fall wären die Signale so aus diesem Frequenzbereich dieser Antenne von Cassini rausgewandert, dass die einfach das meist überhaupt nicht gehört hätte, ne, oder empfangen hätte, sind der Radiosignale. Was man aber zum Glück rechtzeitig bemerkt hat und die Ingenieurinnen haben das Problem dann auch lösen können, es waren ja noch ein paar Jahre Zeit, so eine Raumsonde fliegt ja 6-7 Jahre zum Saturn und die Lösung lag einfach in Form einer leicht geänderten Flugbahn, die dann die Dopplerverschiebung reduziert hat. Und dadurch war das Empfangen dann möglich. Am Weihnachtstag, ganz passend, des Jahres 2004, also vor ziemlich genau 20 Jahren, wurde Huygens dann von Cassini abgekoppelt, um schließlich am 14. Januar 2005 in die Atmosphäre einzutreten, während sie erfolgreich ihre Daten an Cassini funkte und diese zur Erde weiterleitete. 2,5 Stunden dauerte der Flug mit einem Fallschirm, bis Huygens auf festem Grund aufsetzte. Und Huygens übermittelte während des Flugs und nach dem Aufsetzen fleißig Bilder und andere Daten. Das Rauschen, was du am Anfang gehört hast, kommt auch von Huygens. Ja, das ist zwar unspezifisch, aber ich finde es irgendwie trotzdem inspirierend. Also sie hatten dem Ding ein Mikrofon reingepfropft oder ich glaube, das gehört tatsächlich zu den wenigen Mikrofonen, die in der Raumfahrt mal eingesetzt wurden. Ja, weil du hattest in deiner Folge von Musik auf dem Mars ja erzählt, genau, dass tragischerweise oft das weggelassen wird, dass man einfach ein Mikrofon mitnimmt. Genau. Also bei Huygens hat man das getan. Also Huygens setzte auf. Also es war auch nicht unbedingt vorgesehen, dass die nach dem Aufsetzen auch noch irgendwas übermittelt, aber auch nach dem Aufsetzen hat sie was übermittelt und auch schöne Bilder, zu denen ich gleich komme. Am Ende versagte das Kommunikationssystem, also da gab es wirklich eine Fehlfunktion, obwohl die Batterie noch gar nicht leer war, sodass 350 Bilder nicht mehr übertragen werden konnten. Darüber könnte man traurig sein, müssen wir aber nicht, denn die erfolgreich übermittelten Daten von Huygens und auch jene von Cassini, jene, die Cassini über die Jahre dann noch über den Titan gesammelt hat, die haben unser Bild von diesem Mond schon grundlegend verändert und erweitert. Also kein Meer aus Methan? Jedenfalls nicht da, wo Huygens gelandet ist. Sehr gut. Aber diese Daten, um das kurz schon mal zusammenzufassen, die haben schon mal gezeigt, dass Titan wirklich der spannendste Himmelskörper des Planetensystems ist. Oder zumindest einer der spannendsten. Und zwar einfach, weil da so wahnsinnig viel los ist. Ja, also ja, würde sagen, nach der Erde schon einer der aufregendsten Himmelskörper. Und was uns genau Huygens gezeigt hat, diese Huygens-Landung, ist, erstens ist Titan ein Mond, aber seine Oberfläche ist definitiv keine Mondlandschaft. Denn als Huygens da durch die Tholin-Schwaden der Atmosphäre schwebte, ich sag das jetzt ganz oft. Du sagst es jetzt ganz oft in der verzweifelten Hoffnung, dass ich es mir bis zum nächsten Mal gemerkt. Nein, es ist eigentlich wirklich gar nicht so wichtig, aber ich mag das Wort. Wir können ja nach 10 Jahren Astrogeo so ein Best-of zusammenschneiden. Ja. Jedes Mal reagiere ich entsetzt, was Tholine sind. Ja, und die Hörer freuen sich, genau. Ja, genau. Also schon beim Schweben durch die Atmosphäre gab es sehr viel zu fotografieren. Von oben, das hatte ich auch am Anfang schon so ein bisschen erzählt. Also es gibt Berge, es gibt tief eingeschnittene Täler. Diese Täler sind gewunden und verästelt. Man sagt auch, sie haben eine fraktale Struktur und zwar wie die Bach- und Flussbetten auf der Erde, die von Wasser eingeschnitten werden. Es gibt Schwemmfächer, wo sich Flüsse in tiefer liegendes Gelände ergießen und so fächerförmig Sediment zurücklassen. Kennen wir auch von der Erde. Am Boden liegen große, also da, wo dann Huygens gelandet ist, da liegen große und kleine Brocken herum. Man kann auch Steine sagen. Und die sind nicht etwa grob und scharfkantig, so als wären sie gerade irgendwie nur von so einer nahen Klippe runtergefallen. Die sind abgerundet, was darauf hindeutet, dass sie von einer Flüssigkeit über weite Strecken transportiert wurden und dabei ihre Ecken und Kanten abgeschliffen worden sind. Okay. Und all das deutet ja schon mal darauf hin, dass es dort strömende Flüssigkeiten geben sollte, genauso wie aquatische Erosion, also Erosion durch Flüssigkeiten und Verwitterung. Kurz, es gibt ein hydrologisches System, das wir so nur von der Erde mit ihrem flüssigen Wasser kennen. Mhm. Aber auf Titan, es ist kein Wasser, sondern Methan, oder? Ja, das ist unter anderem Methan, komme ich gleich zu. Okay. Ich gehe noch kurz durch die Landschaften weiter durch. Es gibt nämlich auch noch weite Ebenen, und zwar ziemlich dunkle weite Ebenen, die man aus der Ferne erst für eine Art Meer gehalten hat tatsächlich. Da konnte man aber mit dem Radar an Bord von Cassini, das durch die dichte Atmosphäre hindurch messen kann, Details herauskitzeln. Tatsächlich sind diese dunklen Zonen nämlich trocken und man erkennt dort eine Struktur, wenn man sich diese Bilder genau anguckt. Und aus der Ferne sieht es so ein bisschen aus wie der Stoff von einer Jeans. Also es sind einfach lange, sehr gerade Linien und dann ganz viele davon nebeneinander. Und die verlaufen auch recht nah beieinander. Und das sind diese schon erwähnten Längsdünen, die man auch aus irdischen Wüsten kennt. Also das sind einfach so Dünen, die sind teilweise viele Kilometer lang und bis zu 200 Meter hoch und einfach ganz viele nebeneinander, so ganz viele Linien nebeneinander. Also sie sind 200 Meter hoch auf der Erde oder 200 Meter hoch auf Titan? Auf der Erde sind sie 200 Meter hoch, auf dem Titan sind sie, glaube ich, 100 Meter hoch, aber es ist ja die gleiche Größenordnung. Immer noch, ja. Und die gibt es in vielen Sandwüsten auf der Erde, also man findet die in Australien, im Sinai, in der Kalahari oder in der Namib, also an vielen Orten und offenbar auch auf dem Titan. Und Längsdünen entstehen durch den Transport von feinem Sediment, also sehr feinen Sedimentkörnchen mit dem Wind, also durch Wind aufgeschichtet. Warum die so parallel sich entwickeln, ist auch unter Geologen auf der Erde tatsächlich noch in der Diskussion. Ich finde das immer lustig, dass solche so Dinge, die man ja eigentlich auch irgendwie direkt beobachten kann, dann auch trotzdem nicht ganz geklärt sein können in der Geowissenschaft. Es gilt auch tatsächlich für diese Längsdünen. Es gibt die Vermutung, dass es irgendwie, dass sich da zwei vorherrschende Windrichtungen überlagern und die dann dieses Muster dieser parallelen Längsdünen erzeugen. Ja, Titan hat eine dichte Atmosphäre, also Wind spielt da auf jeden Fall, auch wenn er vermutlich nicht arg stark ist, auf jeden Fall auch eine Rolle. Also das ist jetzt wenig überraschend. Auf dem Titan ist es nicht überall so wüstenhaft. Es gibt zwar keine riesigen Meere, aber es gibt tatsächlich gewaltige Seen, die sich vorwiegend in der nördlichen Hemisphäre befinden. Und diese Seen wurden entdeckt, weil das Radar von Cassini einige Flecken beobachtet hat, von denen kein Radarecho zurückgeworfen wurde. Und das ist auch auf der Erde ein untrügerisches Zeichen, wenn man mit dem Radar arbeitet, für eine extrem glatte Flüssigkeit. Also auch die Gewässer auf der Erde, die wirklich ja aus Wasser bestehen, die werfen sozusagen ein leeres Radarecho zurück, also eigentlich quasi gar keins. Und das gilt genauso für den Titan. Der größte dieser Seen trägt den schönen Namen Krakenmare. Geil, das ist endlich mal spektakulär. Ja, und der ist 400.000 Quadratkilometer groß. Oh. Er ist damit größer als der größte Salzwassersee der Erde. Das ist das Kaspische Meer, was irgendwie als Salzwassersee bezeichnet wird. Auf jeden Fall ein schon recht großes Gewässer. Es gibt gerade in der nördlichen Hemisphäre, so in der Polarregion des Titan, einige Seen. Und man ist sich mittlerweile auch sicher, dass die relativ tief sind, also einige hundert Meter vermutlich. Also die enthalten schon eine Menge Flüssigkeit. Es gibt noch einen anderen See, der liegt in der südlichen Polarregion, der hat den Namen Ontario Lacus erhalten und zwar aus dem Grund, dass er ziemlich ähnlich groß ist und ziemlich ähnlich geformt ist wie der Lake Ontario zwischen Kanada und den USA. Allerdings ist der Ontario Lacus an der tiefsten Stelle nur wenige Meter tief. Also der ist so ein bisschen anders als die nördlichen Seen. Also ich finde trotzdem, Titan klingt irgendwie cool. Es gibt Krakenmare und es gibt Ontario Lacus und offensichtlich gibt es Shangri-La und irgendwelche Längsdünen. Also wenn es da jetzt nicht so kalt wäre und ein bisschen weit weg und sowas, würde ich mir denken, da könnte man eigentlich echt mal Urlaub machen und wandern gehen. Aber ja, ich finde eigentlich, es klingt ganz nett. Also im Vergleich zu ja, anderen Himmelskörpern, von denen du mir sonst erzählst, wo ich mir denke so, ja, klingt das fast vertraut. Aber das hast du ja auch gesagt. Deshalb macht es ihn wahrscheinlich zum interessantesten Mond im Sonnensystem. Und auch ein bisschen so anregend, ne? Also so vielseitig. Ja. Also man kann da so, ja, so ein paar Trips machen. Was es auf Titan kaum gibt, sind Einschlagskrater. Was ja auch hier, wie auch auf anderen Himmelskörpern, darauf hindeutet, ich glaube beim Jupitermond Io hatte ich das ja auch erwähnt, auch hier deutet es darauf hin, dass die Oberfläche extrem jung ist und über geologische Zeiträume hinweg umgestaltet wird und so halt neue Einschlagskrater auch relativ schnell überdeckt werden und erodiert werden, was in Anbetracht von Flusstälern, Dünen, Sedimenten und Seen auch nicht ganz unwahrscheinlich klingt. Was ich an dieser Stelle kurz einwerfen muss, ist meine journalistische Perspektive. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Franzi. Ich habe über die Jahre immer mal wieder versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse vom Titan in Redaktionen unterzubringen. Speziell von der Cassini-Mission, die erst 2021 zu Ende ging. Und ich habe mehrmals erlebt, dass der Redaktion dieser Mond dann doch irgendwie zu speziell war, zu kalt, zu weit draußen. Also ich weiß nicht genau, was da das Problem war. Ich fand das immer spannend. Ja, kommt auf die Redaktion drauf an und bin ich ja nicht sowieso so, also Planetologie oder Geologie auf anderen Himmelskörpern mache ich ja in dem Sinne sowieso eher weniger. Aber allgemein ist es so, dass es oft so ist, dass Himmelskörper, auf denen nicht die Chance oder nicht der Hauch einer Chance besteht, dass es darauf Leben geben könnte, die sind automatisch raus. Also du kannst irgendwie ja mit, ja, wo wir gerade bei Saturn sind, so mit Herr der Ringe, ne, mit den Saturnringen, das kannst du irgendwie noch irgendwie so verkaufen, so okay, aber der hat Ringe, ist cool. Mhm. Und der würde in der Badewanne schwimmen, tihi. Das geht noch irgendwie. Aber alles andere ist so, Enceladus, das war ja auch kein, also um es böse zu sagen, Enceladus wurde dich mit einer halben Arschbacke angeschaut, bis man dann rausgefunden hat, so, oh, da könnte es Wasser unten drunter geben und leben. Und auf einmal war es dann irgendwie, lief es dann. Aber ich glaube, was eigentlich total schade ist, aber ja, deshalb deckt sich das mit meiner Erfahrung, würde ich sagen. Um Leben wird es ja auch gleich noch gehen oder die Suche danach, aber die Erkenntnisse, die so Cassini geliefert hat, waren tatsächlich ja auch noch relativ weit davon entfernt. Also das war wirklich erstmal diese geologische Grundlagenforschung. Wir versuchen zu verstehen, was da auf Titan passiert. Ein Beispiel ist, ich habe im Jahr 2015 auf einer Konferenz, wo ich relativ panisch diverse Interviews eingesammelt habe, ohne zu wissen, ob Redaktionen dann irgendwie was aus diesen Themen machen wollten, habe ich halt mir so einen Titanforscher geschnappt und ihn in einen Raum gesperrt. Also mich mit ihm zusammen sogar in diesen Raum gesperrt. Und wir haben uns unterhalten und die Redaktion wollte dann das Thema nicht. Weshalb ich bis heute dieses Interview ungenutzt auf meiner Festplatte liegen hatte und es erst jetzt, heute benutzen kann. Und zwar der Forscher, mit dem ich da gesprochen habe, der heißt Jason Soderblom und arbeitet am MIT in den USA. Und bevor wir zu seinem Ergebnis kommen, bevor ich ihn auf sein Ergebnis angesprochen habe, wollte ich erstmal von ihm wissen, wie man eigentlich die Oberfläche des Titan mit Cassini untersuchen konnte. Und gerade auch, weil ja die Atmosphäre eigentlich undurchsichtig ist, ne? Also das Radar habe ich erwähnt, aber es gibt dann noch einen anderen Trick. So I've been studying Titan's lakes using specularly reflected sunlight off of the lakes in the near infrared. Titan's atmosphere is very absorbing of light, but out at approximately 5 microns, the atmosphere is thin enough that we're able to detect specular reflections of sunlight off of these lakes or specular glints. Genau. Ich hatte mir vorgenommen, besser im Wortlaut zu übersetzen. Das mache ich jetzt mal. Also er sagt, die Titanatmosphäre absorbiert zwar sehr viel Licht, aber in einem sehr schmalen Frequenzbereich um 5 Mikrometer. Und da kommt ein bisschen Strahlung durch. Das liegt im Nahinfrarotbereich. Und da gibt es beim Überflug von Cassini, oder gab es eigentlich, die Sonde gibt es ja nicht mehr, da gibt es ein kurzes Glitzern auf der spiegelglatten Oberfläche dieser Seen, die dann ins All zurückgeworfen, oder das ins All zurückgeworfen wird. Also es ist wirklich, wie man sich das vorstellt, du sitzt im Flugzeug, fliegst über einen See und dann gibt es diesen Moment, wo, ich glaube, das ist so eine Totalreflexion, ne? Wo der Winkel gerade passt, dass das Sonnenlicht sozusagen direkt in deine Augen tritt und der See gleist plötzlich. Und das funktioniert durch die dichte Titanatmosphäre hindurch zu Cassini, wenn man im richtigen Moment misst und guckt. Was ich ziemlich abgefahren finde. Ja. Das ist speziell im Nahinfrarotbereich auf ein kurzes Glitzern zu gucken und dann, puh. Genau. Krass. Und das dann zu verwenden, um diese Seen zu untersuchen und zu vermessen auch. Natürlich in Kombination mit dem Radar. Ja, und diese Seen sind, ich hatte es ja auch schon gesagt, gemessen an irdischen Maßstäben extrem glatt. Also, was nicht ganz unerwartet ist, denn dadurch, dass der Titan sehr kalt ist, ist auch die Flüssigkeit vermutlich zähflüssiger, also man kann die Viskosität nicht so richtig messen und da man auch nicht so richtig weiß, was für ein Stoff gemischt das ist, das ist nämlich kein reines Methan, sondern da sind verschiedene Stoffe drin, da komme ich gleich noch zu, kann man das auch nicht jetzt einfach im Labor so simulieren. Aber trotzdem ist es den Forschern gelungen, eine Abweichung eben von der perfekten spiegelglatten Seeoberfläche zu entdecken. Das war so ein bisschen hier die Frage, die er untersucht hat. Und das war dann auch die neue Erkenntnis, die er hier abgeleitet hat, Jason Soderblom. We have seen evidence of waves. We actually don't know without any other constraints whether the waves are from wind or from currents. Though certainly in one case on Punga Mare, one of the larger seas in Titan's northern lakes district, it looks more consistent with large patches of what's called cat's paw or they're small wind-driven waves. Also er sagt, vermutlich haben sie Wellen entdeckt. Er ist sich nicht ganz sicher, ob sie von Wind stammen oder sogar von Strömungen. Aber es gab da wohl eine Struktur, die auch Cat Paw, also Katzenpfoten genannt wird, auf einem der Seen im Norden, der heißt Punga Mare. Und diese Cat Paw Strukturen entstehen durch den Einfluss von Wind auf so einem Gewässer. Also das ist auch was man von irdischen Gewässern kennt. Ja, das ist nur ein winziger Ausschnitt, den ich dir hier zeigen wollte, für das, was man mittlerweile über dieses hydrologische System, also über die Flüssigkeiten auf dem Titan weiß und wie man so in kleinen Schritten versucht, das zu verstehen und zu vermessen, natürlich erstmal, aber dann auch sich zu überlegen, was dieses System hervorbringen kann und bedeutet. Ich habe so ein paar Details hier oder noch ein paar andere Erkenntnisse zusammengetragen. Man weiß mittlerweile, dass es Regen auf Titan gibt. Gelegentlich sogar Starkregen und vielleicht sogar Gewitter. Ich glaube, Blitze hat man noch nicht gesehen, aber sowas, was wie ein starkes Gewitter aussieht, hat man beobachtet. Es gibt logischerweise Wolken, die sich abregnen. Das sind dann auch so Troposphärenwolken. Also es gibt halt diese unterste Atmosphärenschicht, in der sie vor allen Dingen auftreten. Es gibt aber auch deutlich höher fliegende Wolken, die nicht direkt mit dem Wettergeschehen zu tun haben und die eher so das Äquivalent zu den nachtleuchtenden Wolken auf der Erde sind, von denen ich dir ja schon mal erzählt habe. Ja. Am Boden gibt es auch so etwas Ähnliches wie Nebel und in der Zeit, in der Huygens am Boden stand und Daten übermittelte, konnte auch gemessen werden, dass es dort Bodenfeuchte gibt. Huygens stand ja eigentlich in einer wüstenartigen Region, also da hat man jetzt keine Flüssigkeiten gesehen, aber im Kontakt mit der von der Landung noch erhitzten Sonde muss da irgendwas ausgegast sein, was vorher flüssig war. Also ich als Lieschen Müller denke mir, dass der Titan klingt für mich so wie der einzige Körper im Sonnensystem neben der Erde, für den es einen Wetterbericht geben könnte. Richtig? Ja und nein. Also ich glaube, wenn du jetzt dein Zelt auf dem Titan aufschlägst, wird sich an diesem Ort, wo du bist, nicht so viel Wetter ändern, weil man natürlich einberechnen muss, der Titan braucht 16 Tage, einmal den Saturn zu umrunden, wobei die Atmosphäre so dicht ist und die Sonne so weit weg auch, ne, weil der Saturn ja schon ein ganzes Stück draußen ist, dass sich jetzt gar nicht im Wettergeschehen durch die Kraft der Sonne eigentlich gar nichts ändert. Was die Wetterphänomene auf dem Titan verschiebt sind, ist eigentlich eher der Jahresrhythmus. Und das ist vor allem der Orbit von Saturn um die Sonne, die auch eine gewisse, also ein bisschen exzentrisch ist. Also es gibt der sonnennächste Punkt ist, glaube ich, 20% dichter an der Sonne als der sonnenfernste Punkt. Und das bestimmt dann so ein bisschen das Wettergeschehen. Aber ich glaube, Saturn braucht über 30 Jahre, die Sonne zu umrunden. Das heißt, der Wetterbericht ist dann auch eher in dieser Zeitskala relevant, würde ich sagen. Das finde ich interessant, weil die Erde erreicht ja ihr Perihel, ihren sonnennächsten Punkt im Januar, am 4. Januar. Genau. Und da ist es ja natürlich aber so, dass unser Wetter und unsere Jahreszeiten nicht von diesem Abstand beeinflusst werden. Aber dann klingt das ja so, als ob das Wetter von Titan davon beeinflusst wird, wie nah der Saturn an der Sonne ist oder nicht. Genau, unter anderem, genau. Gibt vielleicht noch andere Effekte, aber das hat man auch alles noch nicht so verstanden. Und natürlich ist ja auch der Bereich, der jetzt von Huygens und dann auch von Cassini beobachtet wurde, da hat man ja nur, also obwohl Cassini einige Erdjahre am Saturn unterwegs war, man hat ja nur einen Ausschnitt. Ich glaube, das war so das Ende vom nördlichen Winter, Beginn des nördlichen Sommers. So. Also das war das, was man mit Cassini beobachtet hat. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Also da müsste man auch nochmal in einer anderen Jahreszeit vorbeikommen, um dann zu sagen, was sich ändert. Du hast ja gesagt, die NASA schickt einen Helikopter hin irgendwie. Genau. Vielleicht ist da ja eine andere Jahreszeit. Auf jeden Fall, genau. Also da wird man noch mehr sehen. Ja, also nach allem, was ich dir erzählt habe, könnte man schon denken, der Titan ist eine ziemlich erdähnliche Welt. Sieht man mal von der Temperatur ab. Was natürlich nicht der Fall ist, denn er ist in seinen geologischen Formen zwar ähnlich, aber gerade die Stoffe, die diese Strukturen bilden, sind komplett unterschiedlich. Und deshalb kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich hier am spannendsten finde, nämlich zu diesen Unterschieden und was das bedeuten könnte, vor allem für mögliches Leben auf Titans Oberfläche. Und der größte und wichtigste Unterschied zwischen Titan und Erde ist, wie gesagt, die stoffliche Zusammensetzung. Also es gibt Wasser auf Titans Oberfläche, also H2O. Aber das ist bei minus 180 Grad natürlich extrem hart gefroren und zwar so hart, dass es wie ein silikatisches Gestein auf der Erde ist. Nämlich es bildet Berge und nicht nur Berge. Dieses harte Wassergestein wird natürlich erodiert von flüssigem Methan, der ja als Regen niedergeht. Und dadurch wird dieses Wassergestein zerklüftet und es bröselt, es wird zu Felsbrocken. Also alles, was wir so in den Alpen beobachten, wenn wir da wandern, was dort mit silikatischem Gestein, mit Granit, mit Gneis passiert, das passiert halt mit diesem Wassergestein auf Titan. Es wird dann auch irgendwann zu kleineren Brocken, es wird in Methanbächen transportiert und diese Brocken, die wir auf den Landefotos von Huygens auf der Oberfläche sehen, das sind auch Wassereisgesteinsbrocken. Ja, dann gibt es halt diese flüssigen Stoffe. Ich sag's jetzt auch schon mal im Plural, obwohl ich bis jetzt immer vom Methan nur geredet habe. Das ist vor allem Methan. Und das ist übrigens auch flüssig und nicht nur flüssig, weil das ist unter Oberflächenbedingungen sehr nah an seinem Tripelpunkt. Oh. Und der Tripelpunkt bezeichnet halt, das ist jetzt so ein bisschen Thermodynamik, du kennst das sicher. Ja. Wenn man sich Druck und Temperatur ansieht, dann kann man so eine Kurve zeichnen. Da ist ein Stoff flüssig, da ist er fest, da ist er gasförmig. Das heißt, es gibt ja diese drei Phasen und es gibt halt immer einen Punkt, wo sich alle drei Phasen treffen. Und das ist der Tripelpunkt. Und Wasser auf der Erde zum Beispiel ist auch sehr nah an seinem Tripelpunkt und deswegen haben wir Wasserdampf in der Atmosphäre, deswegen haben wir flüssiges Wasser, deswegen haben wir teilweise auch Eis in den Meeren. Und genauso ist es mit dem Methan auf dem Titan, ne? Also es gibt halt gasförmiges Methan in der Atmosphäre, das wiederum zu Wolkentröpfchen kondensieren kann und zu Regen werden kann. Dieser Regen, der fällt zum Boden, der sammelt sich in Bächen und Seen. Und wenn es sehr kalt ist, kann er sogar Eisberge bilden. Aber da ist eben nicht nur Methan, CH4, sondern da sind noch zwei andere Stoffe, die Flüssigkeiten bilden können. Und jetzt wird es ein bisschen ungewohnt. Also für uns ungewohnt, denn... Weil das Methan, flüssige, was irgendwie Wasserberge erodiert noch oder Eisberge erodiert, noch nicht ungewohnt genug ist. Genau, es wird noch ungewohnter. Ungewohnter nämlich ist einer der Stoffe, der auf Titan flüssig werden kann, Stickstoff. Ja, also Stickstoff ist ja in der Erdatmosphäre ein sehr, sehr stabiles Molekül. Das hat ja diese Dreifachbindung und die Mikroben auf der Erde müssen ja auch einiges anstellen, um diesen Stickstoff irgendwie aufzubrechen und um den biologisch nutzbar zu machen. Unter den Temperatur- und Druckbedingungen auf Titan ist dieser atmosphärische Stickstoff hier instabiler. Und der kann quasi auch flüssig werden, wenn die Bedingungen stimmen. Und ja, und ist sozusagen teilweise auch Teil von diesem Gemisch in den Seen vermutlich. Also wir haben Methan, wir haben Stickstoff und dann haben wir noch einen dritten Stoff. Und dieser dritte Stoff, der kann sich in den höheren Schichten der Atmosphäre durch den Einfluss des Sonnenlichts bilden. Das Sonnenlicht trifft halt auf diese vor allen Dingen Methanmoleküle, die dann aufgebrochen werden. Und dieser dritte Stoff, der sich da bildet, der heißt Ethan. Das ist C2H6. Und dieses Ethan, das regnet sich auch ab und sammelt und vermischt sich in den Gewässern mit dem Methan und mit dem Stickstoff. Genau, warum das diese Mischung auch noch spannend ist, da komme ich gleich zu. Eine andere Sache, die auf den ersten Blick vertraut aussieht, sind ja diese langen Dünen. Mhm. Über die wollte ich noch kurz reden. Woraus bestehen die eigentlich? Die bestehen nämlich schon mal nicht aus Quarzsand wie auf der Erde, denn Silikat, also Siliziumverbindung, gibt es auf dem Titan quasi nicht. Naheliegend wäre Wassereis, das ja die Rolle des Silikatgesteins einnimmt, aber dieses Dünenmaterial ist sehr dunkel und das spricht gegen Wassereis. Und mittlerweile sind wir sicher, es handelt sich um Sand aus Kohlenwasserstoffen. Das heißt, also Organ, ja. Ja, organische okay. Stoffe, genau. Es sind diese herabrieselnden Toline, die... die Pampe, ich nenne es jetzt aber nur Pampe. Ja, aber es ist nicht unbedingt flüssig. Also Pampe wird es vielleicht, wenn das flüssige Methan reinregnet. Aber erstmal ist es so ein feiner, also diese Atmosphäre ist ja so massiv, ne? Und dann gibt es diese dichten Tolinschichten in großen Höhen und da rieselt die ganze Zeit was von runter. Wird auch ständig neu erzeugt, weil das Sonnenlicht in der Atmosphäre immer wieder Methan spaltet und dann irgendwelche chemischen Reaktionen ablaufen. Und da bildet sich alles mögliche, komplexere organische Moleküle. Ich bin leider auch in Chemie immer eine Niete gewesen, sage ich jetzt hier frei heraus. Also Chemiker unter euch Hörern, ihr dürft auch gerne hier verbessern und vielleicht auch konkretisieren. Aber was ich gelesen habe, es bilden sich zyklische organische Stoffe und auch sehr langkettige Moleküle. Zum Beispiel hat man mit Cassini, mit Spektrometern an Bord Ethin, Benzol und Acetylen nachgewiesen. Und auch noch deutlich größere Moleküle, aber da kam leider Cassini wohl an die Grenzen seines Spektrometers. Also Cassini konnte sagen, es gibt größere Moleküle, aber es war nicht mehr leicht, das festzustellen, was es für welche sind. Ich glaube, das ist auch die höhere Schule der Spektrometerkunde und des Spektrometerbaus, dann so ganz langkettige Moleküle überhaupt nachzuweisen und zu sagen, was es genau ist. Was man weiß, es sind Moleküle bis zu einigen tausend Dalton unterwegs. Und ein Dalton ist, glaube ich, eine Zwölftel Masse eines Kohlenstoffatoms, also ungefähr ein Wasserstoff, also sozusagen einige tausend Wasserstoffmassen so in erster Näherung. Also es sind schon relativ große Dinger. Sagen. Ja. Genau. Und diese organischen Moleküle, die rieseln auf jeden Fall als feiner Staub auf die Oberfläche, vielleicht auch als feiner Sand. Also ist nicht ganz klar, wie die Korngrößen sind. Auf jeden Fall klein genug, damit sie nicht nur am Boden liegen bleiben, sondern auch vom Wind weitergetragen werden und dann halt diese 100 Meter hohen Dünen aufschichten können. Ja, und so richtig langweilig sind diese Dünen dann eben aus unserer Perspektive auch gar nicht. Selbst wenn man jetzt gerade auch für Menschen, die vielleicht Wüsten und Dünen per se jetzt nicht spannend finden, die sind wirklich auch aufregend im Sinne von, naja, die bestehen halt aus Kohlenwasserstoffen, aus einem komplexen Gemisch aus Kohlenwasserstoffen und wir wissen, das Leben auf der Erde ist aus einem komplexen Gemisch aus Kohlenwasserstoffen entstanden, ne? Und das bildet sozusagen so diese Grundmasse an Sediment auf dem Titan. Und bevor wir jetzt gleich noch mehr übers Leben reden, muss ich auch noch das ist nämlich auch noch eine Komponente dafür, nochmal diese Einschlagskrater erwähnen. Ne? Die sind selten, aber es gibt sie. Auf dem Io hat man, glaube ich, gar keinen gefunden, weil der so schnell vulkanisch umgestaltet wird. Auf dem Titan ist die Geologie nicht ganz so schnell. Also es bilden sich Krater, ne? Also Meteoriten gibt es natürlich sowieso. Es gibt deutlich weniger als auf dem Mars pro Flächeneinheit, aber es gibt doch einige. Und der Fakt, dass da schon mal größere Brocken auf dem Titan einschlagen, das relativiert so ein bisschen, was ich vorhin über Wassereis gesagt habe, das immer fest ist wie ein Silikatgestein auf der Erde. Denn natürlich kann dieses Wassereis schon mal schmelzen, wenn zum Beispiel ein großer Meteorit draufstürzt. Okay. Und es gibt zwar nicht viele Meteoritenkrater, aber es gibt schon über 75 von denen, die über 300 Kilometer groß sind im Durchmesser. Also das ist schon nicht nichts. Und 300 Kilometer ist jetzt auch schon so ein größerer Trümmer irgendwie, der da runtergekommen sein muss. Und bei so einem Einschlag kann schon recht viel gefrorenes Wassereis zeitweise geschmolzen werden. Und es gibt da so eine Rechnung für einen etwas kleineren 80 Kilometer großen Krater, die ich in einem Paper gefunden habe. Und so ein kleinerer Einschlag würde schon 100 Kubikkilometer Wassereis zeitweise verflüssigen. Aber das gefriert doch dann sofort wahrscheinlich wieder, nee, oder? Nee, das gefriert nicht sofort. Weil so ein Einschlag bedeutet ja immer, dass ganz viel Material umgearbeitet und vermischt wird. Und dann wird ja auch relativ viel, dann fällt so die Explosionswolke in sich zusammen irgendwann, dann wird es bedeckt und isoliert von der Atmosphäre abgeschirmt. Und dann kann es schon, ich glaube, hunderte bis tausende Jahre, sagen die Modelle, teilweise flüssiges Wasser bleiben. Ah. Und nur damit du dir diese 100 Kubikkilometer mal vorstellen kannst, Zahlen sind ja immer schwierig, das ist ungefähr zweimal das Volumen des Bodensees. Oder wenn du einen besseren Vergleich brauchst, man könnte damit das Saarland fast um 40 Meter hoch fluten. Saarland. Ich verkneife immer mir jetzt gut. Wirkliche Witze über eine Überflutung im Saarland. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Aber es ist einfach wirklich viel Wasser, weil so klein ist das Saarland ja dann am Ende auch nicht. Ne? Also um mal ich was Positives noch, da. Über das Saarland aber, zu reden, zu sagen. Qualifizierte Meinungen. Über den Bodensee bin ich schon öfters mit dem Schiffchen drüber gefahren, von daher, das kann ich mir vorstellen. Schon eine Menge Bodensee Wasser. Ist ordentlich. Mhm. Das ist ordentlich, ja, doch. Genau. Und das ist jetzt so ein mittelgroßer Einschlag. Ne? Also es gibt auch noch größere Krater. Das heißt, Franzi, wir haben regulär Flüssigkeiten in Bächen, Flüssen und Seen, Flüssigkeiten, die einfach unter Oberflächenbedingungen flüssig sind, sowas wie Methan, Ethan und Stickstoff. Wir haben Kohlenwasserstoffe in rauen Mengen oder zumindest zeitweise sogar flüssiges Wasser, wenn vermutlich im besten Fall aber nur ein paar tausend Jahre lang, bis es wieder tiefgefroren ist. Und jetzt haben wir eigentlich alles zusammen, um über Leben auf dem Titan zu spekulieren. Und um das zu machen, müssen wir einen klitzekleinen Einschub machen und uns mal überlegen, was braucht Leben eigentlich? Oder vielleicht müssen wir uns auch erinnern an unsere gemeinsame Folge mit der guten Martina Freiner. Franzi, erinnerst du dich, was braucht Leben? So ganz grundlegend. Ganz grundlegend von dem, was wir denken, was es braucht. Es braucht eine Energiequelle. Bei uns ist das die Sonne. Es braucht die Abkürzung Chnops, also diese Moleküle, also Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Phosphor. Und Schwefel auf der Erde. Und Schwefel auf der Erde, das ist das S am Ende. Und es braucht ein Lösungsmittel, das auf der Erde eben Wasser ist, damit sich diese ganzen losen Moleküle irgendwie zueinander finden können. Genau, das sind mal die drei wichtigsten Dinge oder Kategorien. Ich würde noch eine Stoffkategorie hinzufügen, nämlich sind das Spurenelemente. Ja. Zu denen sage ich gleich was, weil das ist hier so ein bisschen der Knackpunkt. Aber genau, wir müssen zwei Ebenen besprechen. Also da ist einerseits mögliches Leben an der Oberfläche des Titan und andererseits Leben, das sich im flüssigen Wasser im Titan entwickelt haben könnte. Und wir fangen mal an der Oberfläche an, weil das auch das ist, was wir ja theoretisch untersuchen können und oder leichter zumindest untersuchen kann. Und da muss man ganz klar sagen, dieses Leben wäre eben kein Lorky, also kein Life as we know it. Es würde bei minus 180 Grad leben, ohne flüssiges Wasser. Aber die Frage ist, wäre das zumindest theoretisch denkbar? Und jetzt fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Also es gibt auf Titans Oberfläche ein Lösungsmittel. Ja. Und das ist das flüssige Methan. Und da sagt die Forschung, es ist vorstellbar, dass Organismen anstelle von Wasser Methan verwenden, so ganz prinzipiell. Mhm. Es gibt einen kleinen Nachteil, den das Methan hat, nämlich ist die Löslichkeit von Methan geringer als die von Wasser. Also das heißt, es können weniger Stoffe in Lösung gehen, was durchaus relevant ist, wenn man sich überlegt, was Löslichkeit bedeutet, nämlich das ermöglicht der Stofftransport in der flüssigen Phase. Ne? Also sowas wie eine Zelle möchte jetzt irgendwie irgendeinen Nährstoff aufnehmen und der muss irgendwie transportiert werden und dazu braucht man halt ein Lösungsmittel, was diesen Stoff aufnehmen und transportieren kann. Und da ist Methan halt nicht ganz so effizient wie Wasser, aber prinzipiell denkbar. Ja. Ja, dann die Frage mit den Energiequellen. Und auch da ist die einfache Antwort schon mal Prinzip überhaupt kein Problem auf dem Titan. Es gibt einen riesigen Haufen chemischer Energie in Form dieser Ding, Dong, Franzi. Oh, das war ein Prompt für mich. Ja, es war ein Prompt. Also es gibt einen riesigen Haufen chemischer Energie in Form der chemische Energie. Wo steckt chemische Energie drin? Molekülverbindungen? Na, wie heißen die denn auf dem Titan? Proline? Ja. Nein, nicht im Ernst. Genau, also dieser feine organische Staub. Entschuldige bitte. Alles gut. Okay, ich habe chemische Energie in Form von Tulinen. Danke. Genau, also da ist einiges drin, das rieselt ständig auf die Oberfläche. Die titanischen Seen sind so eine Art riesige Aquarien, die rund um die Uhr von oben gefüttert werden, kann man sogar sagen. Aber was bricht denn die Tuline dann auf? Die chemische Energie muss ja irgendwie, wenn die in den Bindungen gespeichert ist, was? Ja, also chemische Energie, wenn man jetzt so über Mikroben auf der Erde denkt, du brauchst immer zwei Stoffe. Du brauchst einen Stoff, wo du ein Elektron rauslösen kannst und eins, wo du es dann wieder ablädst und die Differenz. Ja, genau, Redoxreaktion ist da das Schlagwort. Redoxreaktionen gibt es vielleicht auch, das weiß ich nicht. Also man braucht einen in der Fachsprache einen Donor, doch. Ein Elektronendonor und einen Akzeptor. Genau. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Acetylen und Wasserstoffgas. Ne? Also die habe ich beide am Anfang erwähnt. Da kommt schon recht viel Energie bei raus. Und das gibt auf der Erde tatsächlich methanatmende Bakterien, die diese Stoffe auch unter anderem diese Stoffe verwenden. Also das ist sozusagen denkbar natürlich Erdleben. Wasser als Lösungsmittel, ne? Also andere Baustelle. Aber also die ganz prinzipiell ist diese Energiequelle denkbar und gemessen an der Tatsache, dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, was alles in diesen Tulinen drinsteckt, also was für Verbindungen das sind, sind wahrscheinlich sehr viele mögliche, die da in Frage kommen. Okay. Ja. Also, das ist denkbar, aber eine andere Energiequelle wäre sogar noch viel, viel versprechender und die hat mich total überrascht, nämlich ist das die Photosynthese. Denn der Saturn ist zwar 9 bis 10 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde und dann hat er halt auch noch diese massive und unbeschreiblich dichte Atmosphäre, was bewirkt, dass nur ungefähr 1 Promille, also 1/1000stel der Sonnenenergie auf der Titanoberfläche ankommt, verglichen mit der Sonnenstrahlung, die wir an einem klaren Tag bekommen, was ich immer noch ziemlich viel, also es klingt irgendwie trotzdem noch viel, aber das stand in diesem Paper von Chris McKay, den ich da als absolut vertrauenswürdig einschätze. Auf jeden Fall ein US-Planetenforscher, der sich sehr viel mit dem Titan beschäftigt hat. Und der hatte auch berechnet, dass eben, wenn man dieses Promille ansetzt, die Photosynthese, also die Sonnenenergie, immer noch mit Abstand um Größenordnung die einträglichste Energiequelle auf dem Titan ist. Einfach wenn du das pro Fläche ausrechnest, also wie viel chemische Energie fällt aus der Atmosphäre runter, was könnten Mikroben da gewinnen versus wie viel Sonnenlicht fällt auf dieser Fläche, da ist wirklich Photosynthese auch wirklich eine valide Möglichkeit. Ja, wie sieht es mit den notwendigen Elementen aus? Also ich hatte mal einen Professor, so. Der die Vorlesung war ganz witzig, die hieß Bio-Geo-Kreisläufe und den Typen, der diese Vorlesung gehalten hat, war ein netter Den haben wir nur Professor Kronsp genannt, weil der hat immer von seinen Kronsp-Elementen geredet. Ja, ich glaube, Kronsp ist auch eigentlich richtiger. Hier, ja, im Schwabenland. Ich glaube, das ist, ja genau, das ist so die Reihenfolge, also Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor. Das ist auch so die Reihenfolge, wo die Elemente wichtig sind für das Leben auf der Erde. Kohlenstoff gibt's genug, ja, also Methan ist ja nicht nur Lösungsmittel, sondern wäre auch die Kohlenstoffquelle. Das ist anders als CH4, ne? CH4, ja, CH4, genau. Das ist anders als beim Wasser, ne? Da ist kein Kohlenstoff drin. Das heißt, da hätte das Methanleben auf der Titanoberfläche schon mal eine Sorge weniger. Kohlenstoff gibt's genug. Auch Stickstoff, der bei uns ja ein kritischer Rohstoff ist, weil dieses Stickstoffmolekül in der Atmosphäre so schwer zu spalten ist, das gilt auf dem Titan ja nicht, weil das ist auch relativ instabil, das Molekül auf dem Titan, und ist sogar in flüssiger Form, also gut gelöst in diesen Methanseen vorhanden. Auch freien Wasserstoff gibt es, und zwar vermutlich, die Frage ist, wo kommt der her, ne? Also vermutlich, es gibt so einen E-Ring um den Saturn, das ist gar keiner von den gut sichtbaren Ringe des Saturn, sondern das ist so einer, der weiter draußen liegt, der ist so ganz diffus, die hat man auch recht spät erst entdeckt, und der Titan fliegt da durch Ausläufer von diesem E-Ring durch und sammelt da Wasser ein, also da ist Wasser quasi aus dem All, was auf den Titan runterkommt. Das wird dann im Sonnenlicht aber auch relativ schnell gespalten. Und dabei bildet sich so ein bisschen freier Sauerstoff und auch ein bisschen freies Wasserstoffgas. Mhm. Ja, Sauerstoff gibt's auch, entsteht auf dem gleichen Weg, hatte ich erwähnt. Also es ist wenig, aber er ist da. Unklar ist noch, woher die letzten zwei unserer lebenswichtigen Elemente kommen. Das sind Schwefel und Phosphor. Bisher hat man die nämlich nicht nachgewiesen. Schwefel stammt ja aus der Erde, vor allem aus silikatischen Vulkanen. Und die gibt's auf dem Titan nicht. Die Frage ist, gibt's bei den Elementen so einen Showstopper für hypothetisches Titanleben? Und da ist die Antwort eigentlich nicht. Denn Phosphor zum Beispiel ist ja auch bei uns extrem selten. Es ist wirklich das mit Abstand seltenste lebenswichtige Element. Und das Leben auf der Erde hat sich darauf eingestellt. Es wird also gerade in den Meeren, in so Gebieten, wo Nährstoffe eh total knapp sind, da wird es ohne Ende recycelt. Tausende, Millionen Mal, bevor es überhaupt zum Grund segelt. Ja, also auch wenn du so an die Exkremente eines Wals denkst, da was damit passiert, ja, und da ist ja sehr viel Phosphor drin in Exkrementen. Also das Leben sucht sich dann diese Elemente schon. Ne? Sie müssen halt bloß in Spuren vorhanden sein. Ja, aber ich hatte ja noch die Spurenelemente erwähnt. Das ist so ein bisschen, das ist jetzt so eine Detailfrage, aber ich fand sie ganz spannend, weil das könnte so eine Art Showstopper sein. Spurenelemente sind zum Beispiel Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Nickel, Calcium, Natrium und Kalium. Das sind so die wichtigsten. Und ein paar von denen sind in einigen Proteinen drin. Ja, das ist nicht viel. Das ist wirklich auch in unserem Körper, macht es sehr wenig aus. Ein paar Gramm, ein paar Milligramm. Aber sie bilden einige wichtige Proteine, die wir haben. Und auch in der DNA sind so ein paar dieser Metalle drin. Naja gut, und was passiert, wenn wir Menschen Eisenmangel haben, ist ja nun auch nicht schön. Oder genau. Kaliummangel, das ist, glaube ich, noch gemeiner. Das ist echt nicht schön. Also da geht es dann so ein bisschen um die Reizleitungen und solche Sachen, aber halt auch wirklich in der grundlegenden Biochemie sind die wirklich wichtig. Wo könnten die auf dem Titan herkommen? Also in kleineren Mengen können da sicher diese Meteoriten helfen, die ja auch noch exotischere Metalle mit sich tragen können. Allerdings müssen wir diese Elemente auch mit den hypothetischen Augen des Titanlebens betrachten und uns fragen, brauchen die diese Spurenelemente genauso, wie wir sie brauchen? Und nur ein Beispiel oder eigentlich zwei Beispiele. Also das eine Beispiel ist die Nitrogenase. Das ist so eines der wichtigsten Enzyme, also quasi Proteine auf der Erde für das Leben. Wir haben die, glaube ich, nicht im Körper, aber es gibt viele Mikroben, die verwenden, und das sind gerade diese Mikroben, die den Stickstoff aus der Atmosphäre binden, ja, und für Pflanzen nutzbar machen und damit auch für den Rest des Ökosystems. Also auch wir sind sehr stark auf diese Nitrogenase angewiesen über die bodenlebenden Bakterien. Und in der Nitrogenase stecken halt Eisen und Schwefel drin. Und deswegen ist es entscheidend. Aber ich hatte ja gesagt, Stickstoff gibt's genug auf dem Titan, und deswegen braucht man da auch keine Nitrogenase. Und deswegen auch viel weniger Eisen und Schwefel. Die andere Frage ist, müsste Titanleben Photosynthese treiben. Und ich hatte gesagt, ja, also Photosynthese wäre schon super, weil Sonnenlicht ist gar nicht so wenig. Aber wir haben halt auch diese überbordende chemische Energie. Und wenn man sagt, Titanleben macht keine Photosynthese, dann könnte man auch noch auf so ein paar andere Proteine verzichten, die gerade in Pflanzenzellen verwendet werden. Eines davon heißt Rubisco. Und in Rubisco stecken Magnesium und Phosphor. Ah. Ganz, ganz entscheidend für grüne Pflanzen. Und ja, wenn das Leben auf dem Titan keine Photosynthese macht, bräuchte es deutlich weniger Magnesium und Phosphor. Ne? Also der Teufel steckt hier im Detail. Das ist natürlich alles hypothetisch und spekulativ. Aber es gibt natürlich am Ende noch eine Reihe von Spurenelementen, die jetzt unser Leben trotzdem bräuchte, selbst wenn es keinen Stickstoff bindet und keine Photosynthese macht. Aber auch da, ja, ist erstmal kein Showstopper zu erkennen. Und deswegen ist die Frage wirklich komplett offen, ob es auf Titans Oberfläche ein Nicht-Lorky-Leben gibt, also ein Life as we do not know it. Also wirklich Leben, was auf Methan als Lösungsmittel setzt, auf völlig andere Biomoleküle möglicherweise, auch wenn vermutlich die Elemente ähnlich sind. Aber es gibt ja auch noch die andere Kategorie, nämlich Leben, wie wir es kennen, wo wir zumindest sicher sind, auf der Erde ist es einmal entstanden. Und sowas ist auf dem Titan auch denkbar, oder sagen wir genauer im Titan. Also im Inneren. Im Inneren, genau. Also die Meteoriteneinschläge mit diesen zeitweise verflüssigten Wassergesteinen hatte ich erwähnt. Die taugen dafür vermutlich nicht, denn bis da was lebt, dürfte die Zeit nicht ausreichen. Ne? Also selbst wenn es irgendwie ein paar tausend Jahre flüssig bleibt, die Evolution des Lebens, und das muss ja dann auch irgendwie weiter klarkommen, das braucht einfach mehr Zeit. Allerdings gibt es tief unter dem Titanboden bzw. unter der festen Kruste, wie wir mittlerweile wissen, ein Refugium. Denn seit 2015, das hast du sicher auch gehört, gilt es als relativ sicher, dass es tief im Innern des Titan einen Ozean gibt, der aus flüssigem, salzhaltigem Wasser besteht. Mensch, da sind wir wieder bei dem Wasser. Ja, Wasser, genau. Also wie hat man das rausgefunden? So ähnlich wie bei den Jupitermonden Europa, Ganymed und Callisto. Zu Europa habe ich dir ja auch vor längerer Zeit mal erzählt, wie das genau passiert ist. Mhm. Vor allem hat man das mit Schwerefeldmessungen gemacht, also wie die Raumsonde Cassini auf ihrer Bahn um den Saturn ihre Bahn verändert hat, und dann hat man auch die Bahn des Titan um den Saturn noch beobachtet. Dabei hat man festgestellt, dass diese Bahn auf sehr unauffällige Weise hin und her schwankt im Laufe eines Umlaufs. Und das konnte man eigentlich nur dadurch erklären, dass diese Titankruste, das ist ganz furchtbar, Methan, Titan, dass diese Titankruste mit so ein bisschen elastisch reagiert. Ja, also weil ich meine, der Saturn ist relativ massereich, es gibt diese Gezeitenkräfte, also der wird so ein bisschen hin und her bewegt, und wenn der komplett fest wäre unterhalb der Oberfläche, dann würde da relativ wenig passieren. Wenn es aber eine flüssige Schicht irgendwo im Innern noch gibt, dann kann man sich schon vorstellen, dass diese Kruste so ein bisschen elastisch hin und her schwingt. Schwappt ein bisschen. Schwappt ein bisschen. Und genau das hat man beobachtet. Und dann beobachtet man das und die Messdaten, nimmt sich so Planetenmodelle her, modelliert, was ist wahrscheinlich. Ne? Da muss man Druck und Temperatur betrachten und sich überlegen, ja, was könnten das für Stoffe sein? Das Gestein besteht aus Wasser. Also es kann eigentlich nur Wasser sein im Druck- und Temperaturbereich, der sehr so möglich und realistisch scheint. Und da kam dann raus, also wir haben einen Wasserozean, und der ist muss relativ viel Salz enthalten, weil er ist wahrscheinlich ziemlich kalt, und Salz wirkt ja auch als Frostschutzmittel. Also ist wahrscheinlich unter Null, aber immerhin flüssig. Jo. Und die Frage ist, kann dieser Ozean irgendwie in Kontakt mit der Oberfläche stehen? Das ist nicht so wahrscheinlich, weil diese feste Kruste ist zwischen 50 und 200 Kilometern dick. Allerdings hat man Anzeichen für Kryovulkanismus gefunden, also wirklich für Vulkane, die Wasser ausspeien. Ich finde auch das wieder so eine witzige Parallele zur Erde, ne? Also das bei uns gibt's halt flüssige Lava, was flüssiges Silikatgestein ist, also siliziumhaltige Verbindung, und dann strömt die Lava, wie jetzt zurzeit wieder in Island, irgendwie da aus und dampft so vor sich hin und wird irgendwann fest. Und das passiert mit Wasser auf Titan, ne? Also es gibt Vulkane, die speien flüssiges Wasser aus, das unter Oberflächenbedingungen danach so vor sich hindampft und dann relativ schnell fest wird. Du hast ja auch aber gesagt, es gibt in der Atmosphäre so winzige Anteile von Wasserstoff. Kommt das von diesen Kryovulkanen? Das ist nicht klar. Also man kann den Wasserstoff erklären mit dem Wasser, was der Titan einsammelt aus dem E-Ring des Saturns. Aha. Aber kann natürlich sein, dass Kryovulkane einen Anteil haben. Es gibt auch die Vermutung, dass die Dichte, also das ist eine ganz große Frage, warum hat der Titan überhaupt diese dichte Methanatmosphäre, ne? Weil das Methan wird ja auch ständig verringert, ne? Also es gibt die Sonnenstrahlung, die diese ganzen chemischen Reaktionen auslöst durch die UV-Strahlung. Das heißt, dann rieselt das Zeug runter. Das heißt, die muss ja ständig sich erneuern. Und wahrscheinlich, also das ist jetzt rein meine Interpretation, aber da gibt es viele spekulative Paper drüber, dass Vulkane diese ganze Atmosphäre irgendwie anheizen. Und und das ist wahrscheinlich bei weitem nicht nur Wasservulkanismus, sondern eben auch Methan-, Kohlenwasserstoffvulkanismus. Es gibt keine richtigen Anzeichen, dass der Titan sowas wie Plattentektonik hat. Das wäre natürlich cool, ne? Weil dann wirklich auch, also die Plattentektonik kann ja wirklich feste Stoffe auf der Erde sehr weit in die Tiefe transportieren. Wahrscheinlich sogar bis zum Erdkern runter. Auf dem Titan, dass da was so tief durch die Kruste durchflutscht, ist nicht so wahrscheinlich. Aber es gibt Risse, es gibt auch Berge, die wahrscheinlich eher so durch Schrumpfung des gesamten Mondes entstanden sind. Aber das ist so ein bisschen eine offene Frage. Also es ist nicht ganz auszuschließen, dass es sogar irgendeine Form von Stoffaustausch zwischen diesen, wie sagt man, zwischen diesen Welten, ne? Also diese tiefe Welt, dieser Wasserozean und diese kalte Kohlenwasserstoff-Methan-Welt an der Oberfläche, dass es da irgendwie eine Verbindung gibt. Obertitan und Untertitan. Ja, genau. Ja, und ich habe das hier so recht ans Ende gestellt, weil ja, wir haben keine so gute Möglichkeit, aktuell dieses Lorki, also Life as we know it, auf wasserbasiertes Leben nachzuweisen auf dem Titan. Vielleicht, wenn man sich irgendwann mal so einen Kryovulkan anguckt. Aber da ist auch dann die Frage, wo kommt diese Schmelze denn her, dieses geschmolzene Material? Wahrscheinlich nicht direkt aus allergrößten Tiefen. Aber die Vorstellung ist schon faszinierend. Und vor allen Dingen faszinierend, dass es hypothetisch ja sogar beides geben könnte, ne? Also Leben auf Wasser basierend und Leben auf Methan basierend. Ich bleib trotzdem dabei. Ich bin immer, das ist so, ich finde, natürlich ist die Frage nach Leben immer super relevant, wie du, ne, oder? Mhm. Aber wenn ich jetzt Urlaub zu irgendeinem anderen Himmelskörper im Sonnensystem buchen dürfte, müsste, könnte, würde ich trotzdem nicht Titan nehmen. Das klingt oft für mich als Erdling leben als interessantesten für einen Spaziergang. Also eher so ästhetisch interessant. Ja, passiert ja offensichtlich eine Menge, ja, oder schaut unterschiedlich aus und so weiter und so fort. Und wie so, welche Farbe, also so ein Titansee, ist das durchsichtig? Prinzipiell? Wie schaut das eigentlich? Methansee, Verzeihung, jetzt kommt auch schon durcheinander. Müsste relativ klar sein, dass da habe ich was gelesen, dass man relativ, also wie so ein sehr, sehr klarer Bergsee, wo man auch schon einige Meter runter gucken kann. Ich finde, das klingt einfach nur cool. Diese Total. Ganze Welt klingt einfach nur, naja, im Maße das Wort ist cool, aber es klingt einfach nur cool. Genau. Und irgendwie sehr, sehr interessant. Und wenn wir jetzt von coolen Sachen reden, ich hatte ja mit der Mission Dragonfly angefangen und ich musste jetzt Helikopter. Zum Abschluss noch erzählen, was Dragonfly eigentlich macht. Weil ich finde, das ist so mit die coolste Mission seit langem. Ja. Also ich hatte ja gesagt, dass der tiefe Methan mit diesem Wasserozean, den bleibt uns verborgen, außer über so indirekte Methoden. Und was uns vorerst bleibt, ist halt wirklich die Atmosphäre und die Oberfläche des Titan zu untersuchen. Mhm. Die ja nicht nur wegen dieses spekulativen Methanlebens interessant ist, muss man wirklich sagen, ne, sondern eben erstmal überhaupt wegen dieser extrem vielfältigen Kohlenwasserstoffe, die in ihrer Choline. Ja, danke. Denn weil die ja wirklich auch in ihrer Zusammensetzung dem ähneln, was vor 4 Milliarden Jahren die Grundsubstanz des irdischen Lebens war. Ja, also man spricht da auch so von Reallabor, von einem Reallabor. Ne? Also da passiert auf dem Titan liegt einfach Zeug rum, was irgendwie Millionen und Milliarden Jahre Zeit hatte zu reagieren und irgendwas zu bilden. So, ja. Und du kannst es natürlich so, es gibt ja dieses berühmte Miller-Urey-Experiment aus den 50ern, wo man irgendwie versucht hat, die Entstehung von so einfachen Biomolekülen im Labor zu erzeugen, mit so Blitzen und so ein paar Grundstoffen und so, diesen Kohn-Spins-Elementen da drin. Aber du kannst ja Sachen nicht Millionen Jahre im Labor simulieren. Und auf dem Titan gab es halt einfach sehr viele verschiedene Bedingungen. Es gibt halt dieses Kalte, aber es gibt halt auch die Meteoriteneinschläge mit Wasser. Also es klingt einfach für uns dann doch wieder vertraut, wenn man sich in diese Zeit der jungen Erde zurückversetzt. Übrigens, es gibt ein Paper von 2010, glaube ich, was ich auch verlinken werde. Da wird darüber spekuliert, dass die Atmosphäre der jungen Erde sehr stark der des Titan geähnelt haben dürfte. Also dass es wirklich auch so Tholin-Smog-Schichten gegeben haben könnte. Und diese eine Schicht hat nämlich die zur Folge unter anderem, was man auf dem Titan auch beobachtet, dass es wie die Ozonschicht wirkt. Ah. Die filtert komplett die UV-Strahlung weg. Das heißt, an der Oberfläche auf dem Titan ist es, was Sonnenstrahlung angeht, wäre auch für uns ungefährlich. Das ist aber schön, das ist aber ein schöner Dach. Genau. Aber jetzt kann ich es mir vielleicht auch endlich merken, diese Tholine, weil der Wikipedia-Eintrag hat ja behauptet, irgendwie so orange-bräunlich und von den Simulationen einer jungen Erde, die wird immer als orange dargestellt, die Atmosphäre. Das sieht wirklich aus wie eine Alien-Welt, also nix blauer Planet, sondern eher so orangener Planet. Und vielleicht kann ich mir das dann endlich mit diesen Tholinen merken. Das wäre doch was. Genau. Ja, und zurück zu Dragonfly, also von dieser Mission muss ich dir jetzt noch erzählen, soll Mitte der 2030er Jahre auf dem Titan landen und wie Huygens im Jahr 2005 wieder in einem Fallschirm runtergehen. Die Sonde ist allerdings deutlich größer, nämlich so groß wie ein Auto, wiegt beim Start auf der Erde 430 Kilogramm, also fast eine halbe Tonne. Und sie ist eigentlich auch kein Helikopter, sondern ein Oktokopter. Das heißt, ein Helikopter mit 8 Rotorblättern, die so rundum angeordnet sind. Also jeweils 4 und dann diese 2 so gegenläufig übereinander. Und die Rotorblätter haben oder sollen jeweils einen Durchmesser von 1,35 Meter haben. Also das sind schon, ja, die müssen ja auch ein Auto anheben. Aber dass dieses Ding überhaupt abheben kann und fliegen kann auf dem Titan, hängt natürlich damit zusammen, dass, also auf der Erde könnte das nicht direkt abheben, aber Titan hat ja eine deutlich geringere Schwerkraft, die ungefähr bei einem Siebtel der Erdanziehung liegt. Und gleichzeitig ist diese Titanatmosphäre ja anderthalb mal so dicht wie die Erdatmosphäre. Das heißt, hilfreich. Der Auftrieb ist auch viel besser. Und das zusammen bedingt, dass man für den Flug auf dem Titan ungefähr 40 Mal weniger Energie als auf der Erde braucht. Ein weiterer begünstigender Faktor ist, dass es zwar Wind gibt, aber der ist nur sehr langsam. Ne? Also der ist sozusagen kein Problem für so eine Raumsondendrohne. Und dadurch, dass man halt wirklich auch so viel Masse dorthin bringen kann, hat man jetzt hier bei Dragonfly sich entschieden, bei der NASA ganz ähnliche Organe da einzupflanzen wie bei den Mars-Rovern Curiosity und Perseverance. Und das ist sozusagen das, was man da auch will. Also es gibt zum einen erstmal diese, wie bei diesen Mars-Rovern, eine Radionuklidbatterie, die auf dem schummrigen und kalten Titan Wärme erzeugt, was ja für Elektronik auch wichtig ist, und vor allem halt Strom, und zwar für einen Missionsbetrieb über Jahre hinweg. Missionsbetrieb heißt fliegen, also der Plan ist wohl pro Titantag, der ungefähr 16 Erdtage lang dauert, eine halbe Stunde fliegen, das ist nicht so viel. Danach muss dann diese Radionuklidbatterie, die lädt einen Lithium-Ionen-Akku auf, der muss dann immer wieder aufladen. Aber das heißt, eine halbe Stunde fliegen und dann wieder fast 16 Erdtage lang messen. Also das ist so grob der Plan. Schicken die dem aber auch einen Orbiter mit, weil das muss ja irgendwie seine Daten irgendwie funken zur Erde. Nee, der hat so viel Leistung durch diese Radionuklidbatterie, dass der direkt mit der Erde kommunizieren kann. Es gab, glaube ich, Ideen für einen Orbiter, weil das ist natürlich auch, dass man will da eigentlich nochmal ein bisschen genauer nachgucken, aber ich glaube, das gab dann Constraints, was das Geld angeht. Genau, also wir haben die Batterie, wir haben die Flugfähigkeit und dann haben wir aber auch Laborgeräte, darunter ein Massenspektrometer, ein Gamma- und ein Neutronenspektrometer, ein Satz Umweltsensoren für Wind, Temperatur, Strahlung. Und wir haben sogar einen kleinen Bohrer, der 2 Zentimeter tief ins Sediment hinein popeln kann, um da Proben zu nehmen. Haben wir auch ein Mikrofon dabei? Es gibt ein geophysikalisches Experiment, das seismische Wellen vermessen soll. Also ich vermute, das ist dann irgendwie eingelassen in diese, ich glaube, das hat wie so Kufen, auf denen es landet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie damit auch irgendeine Art von Töne aufnehmen können. Das wäre noch eine interessante Frage. Müsste ich nachtragen. Aber Geophysik finde ich auch super, ne? Also, ja. Ist es wohl so, diese 50 bis 200 Meter dicke Eiskruste des Titan ist deutlich schwingfähiger als jetzt so eine feste Kruste, die wir hier auf der Erde haben. Das heißt, wenn es da Beben gibt, wovon auszugehen ist, weil gibt da diese Gezeitenkräfte, das ist alles wahrscheinlich sehr stark in Bewegung, dann ist das halt auch sehr viel Energie und wahrscheinlich kann man dann seismisch bis zum Kern des Titan auch Messungen machen. Also da kann man auch wirklich zumindest so die Geometrie von diesem Wasserozean und da, was darunter ist, vermessen. Mein unqualifizierter Lieschen-Müller-Kommentar dazu lautet jetzt nur, wenn ein mentanbasiertes Titanleben angelaufen kommt und es umschmeißt, diesen Dragonfly-Helikopter, dann kannst du das auch gleich messen. Ja, damit hätten wir zumindest die Lebensfrage ohne geklärt. Großen Aufwand geklärt. Ja, wir sollten das bloß auf der Kamera festhalten. Ja. Genau, Dragonfly, das ist der Landeanflug, den ich dir am Anfang beschrieben habe. Der soll in der Nähe des Äquators aufsetzen, in der erwähnten Region Shangri-La, wo Hurra. Sich diese in alle Richtungen eigentlich diese Längsdünen erstrecken. Das klingt zwar langweilig, so mitten in der Sandwüste, aber bis einem halt einfällt, ne, dass die Dünen ja nicht aus Quarzsand bestehen, sondern aus organischem Staub, dessen Moleküle sich über Jahrmillionen in der Atmosphäre gebildet haben und wirklich dieses Reallabor für das frühe irdische Leben sind. Einfach nur als Sanddüne. Genau. Andererseits liegt in den Tälern zwischen den Dünen das Wassereisgestein wahrscheinlich brach, was man sich näher angucken kann. Und da kann man halt dann auch mit diese seismischen Messungen machen, weil man da wirklich auf dem festen Eisgestein steht. Und dann nach einigen Flügen, nach einigen Monaten, ist es möglich, dass Dragonfly einen Krater erreicht, der ungefähr 80 Kilometer groß ist, der Selk heißt, hatte ich am Anfang auch erwähnt. Und dieser Krater wäre groß genug rechnerisch, dass sehr viel von diesem Wassereisgestein zeitweise geschmolzen war und mit den organischen Stoffen rundum verbunden hat. Und dieses Gemisch, was jetzt sicher wieder erstarrt ist, hatte zwischenzeitlich Zeit genug, irgendwelche aufregenden präbiotischen Reaktionen zu machen. Und das soll sich Dragonfly halt auch noch angucken mit seinem Massenspektrometer. Diese Grundmoleküle des irdischen Lebens suchen. Also mal gucken, was da so entsteht und was davon uns bekannt vorkommt. Und Menschen wie unserer gemeinsamen Kollegin Martina Preiner ein bisschen Datenmaterial an die Hand geben, die Entstehung des irdischen Lebens besser zu verstehen. Diese chemische Evolution. Ja, so viel so irdisch, aber wenn es auf dem Titan exotisches, kälteliebendes Methanleben gibt, dann wäre Dragonfly prinzipiell auch in der Lage, das zu finden. Und das wird nicht einfach, weil wir ja nicht genau wissen, was für Moleküle dieses fremdartige Leben verwendet. Aber der Ansatz wäre quasi, dass man erstmal nach diesen chemischen Nährstoffen schaut. Vor allem diese Vorhersage, dass man auf dem Titan Acetylen und Wasserstoff als ideale Energiequelle nutzen könnte. Das passt zu einem ziemlich verrückten Ergebnis von Cassini-Huygens. Die haben nämlich gemessen, dass zwar hoch oben in der Atmosphäre ziemlich viel Acetylen und Wasserstoff ist, aber je näher man Richtung Boden misst, umso weniger sind beide Stoffe da. Und dafür gibt es mindestens zwei Erklärungen, wahrscheinlich gibt es noch mehr, nämlich einerseits könnten da unbekannte, nicht biologische chemische Prozesse ablaufen, also irgendwelche chemischen Reaktionen in der festen Oberfläche oder an der festen Oberfläche. Aber es könnte tatsächlich sein, dass da im Sediment irgendwelche Mikroben leben, die diese zwei Stoffe verstoffwechseln. Und die Fehlerbalken an diesen Messungen sind leider sehr groß und deswegen soll Dragonfly halt das erstmal überhaupt nochmal verifizieren. Deswegen ist auch vorgesehen, dass Dragonfly so Hochflüge macht, bis zu 3,5 Kilometer hochfliegt, um halt diesen Gradienten, den man mit Cassini-Huygens gemessen haben will, genauer zu vermessen. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche tages- und jahreszeitlichen Dynamiken und deswegen ist da so ein Helikopter auch wirklich sehr praktisch. Ja, ist doch schön, dass die NASA Ingenuity mit auf dem Mars so auch schon ausgetestet hat, diesen Mini-Helikopter, der da irgendwie so rübergeflogen ist. Ja, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum man jetzt sich sich traut, das mit Dragonfly zu probieren, weil man auf dem Mars gesehen sehr hat, cool. Es geht prinzipiell. Die Frage ist sozusagen, wenn Dragonfly diesen Nährstoffgradienten nachweist, ist das natürlich noch kein Beweis für Leben, ne? Also da ist dann sozusagen noch klar, ist nein, das was das ist abiologisches ja nie, oder biologisches. Aber man könnte sich dann diesen biologischen Fragen nähern, ne? Also gemessen an der Tatsache, dass es wahrscheinlich keine grünen Männchen gibt, die das Ding umwerfen, sondern wenn überhaupt Leben da irgendwie in Form von Mikroben existiert, die man ja irgendwie finden muss. Und dieser langwierigere Prozess, den man sich da überlegt hat, ist halt, dass man wirklich mit dem Massenspektrometer an sehr vielen Stellen Proben nimmt und das untersucht und guckt, was für Moleküle man da findet. Und auf der Erde würde man halt sagen, naja, wir finden halt einen bestimmten Satz an Molekülen und die immer und immer wieder. Also ein Beispiel ist, das irdische Leben verwendet 22 verschiedene Aminosäuren, um seine DNA-Moleküle zu kodieren. Aber theoretisch möglich wären über 500. Und die Frage ist, wie groß ist die Spannbreite zum Beispiel an Aminosäuren? Also es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass wir da viele Aminosäuren finden. Aber sind das jetzt sehr viele oder sind das vor allen Dingen sehr wenige? Ne? Und das wäre so ein Zeichen, okay, da gibt es vielleicht Leben, was selektiert, was Moleküle baut nach einem ganz bestimmten Bauplan. Und das wäre sozusagen ein indirekter Hinweis. Ein anderer indirekter Hinweis wäre die Chiralität, also das irdische Leben. Genau, Chiralität, das hatte Martina, glaube ich, auch erwähnt. Ne? Also es gibt ja das Leben dreht viele, sich links herum. Unseres. Ja, genau. Ja. Also es geht ja eigentlich gar nicht um Drehung, ne? Aber es geht darum, dass viele organische Moleküle, die geometrisch komplex sind, spiegelverkehrt sein können. Also es gibt ein linksdrehendes und ein rechtsdrehendes, was einfach wie gespiegelt aussieht, sozusagen. Und das irdische Leben verwendet linksdrehende Aminosäuren. Linksdrehende Aminosäuren und rechtsdrehende Zucker. Und wenn danke, du das, Zucker, genau. Und ja. Das ist nämlich der Witz, du kannst, das hat mir mal Martina erzählt in einer alten Podcast-Folge, du kannst prinzipiell einen linksdrehenden Zucker erschaffen im Labor und wir könnten den auch essen, wir Menschen, und der wäre wohl sogar süß, aber wir könnten den nicht verstoffwechseln und deshalb hat er für uns keine Kalorien. Aber der Witz ist, dass gerade letzte Woche, und das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, dass gerade wegen dieser Spiegelmoleküle, da haben gerade gab's einen Aufruf von mehreren Forschenden, die sich gegen die Forschung an diesen Mirror Molecules ausgesprochen haben, weil die Sorge ist, dass wenn das Zeug in die Umwelt gelangt, in unsere, was nicht unwahrscheinlich wäre, dass das eine grande Katastrophe auslösen könnte, weil unsere Immunsysteme und unsere Stoffwechsel, das gesamte irdische Leben, überhaupt nicht darauf ausgerüstet, darauf ausgelegt ist, damit umzugehen. Und auf dieser Händigkeit von diesen Molekülen, linksdrehend oder rechtsdrehend, Stichwort Contagan-Skandal. Mhm. Da hatte man nämlich das Spiegelmolekül aus Versehen reingekippt. Und, ernsthaft? Ja. Okay. Ja, das ist ein Riesending. Spannend. Also führt jetzt ein bisschen weit weg. Also für uns auf der, ne, auf dem Titan spielt das natürlich keine Rolle. Aber diese Spiegelmoleküle, ich finde das sehr, sehr, sehr spannend und ja. Genau, also Leben ist auf jeden Fall auch eine Art der chemischen Selektion und die versucht man auf jeden Fall auf verschiedene Arten dann zu finden. Und dann ist halt die Frage, ja, wenn man die findet, wie beweist man, dass es wirklich Leben gibt, da muss man vielleicht dann doch mal mit dem Mikroskop hingucken und hinfliegen, mal gucken. Also es wird auch Dragonfly wahrscheinlich keinen Beweis liefern, aber in die Richtung ein bisschen schauen. Aber selbst wenn es sozusagen keine Hinweise auf Leben auf Titan findet, ist es eine echt spannende Mission, weil es auch so ein Blick in unsere Vergangenheit ist. Ja, ich merke schon, aber wann soll es denn losgehen? Es dauert ja ein bisschen, bis man dahin gedümpelt ist. Irgendwie. Also ich glaube, vor ein paar Wochen kam die Meldung, dass die Falcon Heavy jetzt gebucht ist, mit der die Mission starten soll. Ich glaube 2029 ist angedacht. Oh ja. Ich bin sehr gespannt, ob es da noch irgendwelche technischen Hürden gibt, ne? Weil natürlich so eine Mission, die fliegen kann, schon herausfordernder ist. Ich meine, die ist sowieso, hat ja so ein paar größere Constraints dadurch, dass sie so lange fliegen muss, dass sie dann noch durch diese sehr dichte Atmosphäre durchfliegt. Wobei es auf dem Titan zu landen, glaube ich, einfacher ist als auf dem Mars, weil die Atmosphäre dich auf jeden Fall bremst. weil die einfach so schön dicht ist. Aber bei diesen schweren Mars-Rovern war es ja so, dann gab es dann diesen Skycrane, ne, mit diesen Bremstriebwerken, ja. Dann wurde das abgeseilt. Und die Videos von Dragonfly, die ich gesehen habe, ist halt, die machen irgendwann den Hitzeschild ab und dann lassen die das Ding fallen und schalten die Rotoren an und dann suchen sie im Empowered Flight, also im Helikopterflug, ihren Landeplatz. Und dann musste ich an Ingenuity denken, den Mars-Helikopter, den sie irgendwie da ausgepackt haben. Und dann haben die den da irgendwie erstmal monatelang irgendwie durchgetestet, bis sie sich getraut haben, ihre Helikopter, ihre Rotoren anzuschalten. Und hier soll das jetzt sozusagen die Landung sicherstellen, dass das Ding einfach direkt nach 6 Jahren Flug irgendwie angeht und fliegen kann. Also ja, also bin ich gespannt, ob die NASA das Ding rechtzeitig abheben lässt, ob es nicht noch irgendwelche Zweifel gibt, dass es alles so funktioniert und ob es dann am Ende funktioniert. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Und natürlich auch vollkommen autonom, weil wahnsinnige Latenz, was die Daten angeht und so. Ne? Also ja, sehr spannend. Das ist dann eben nicht nur 7 Minutes of Terror, sondern ein bisschen mehr. Auch das, ne? Die Landung dauert ewig. Also Huygens hat da über 2 Stunden gebraucht, da einmal durchzukommen. Aber das ist, glaube ich, gemütlich. Also ich glaube. Also ich würde sagen, sollte es soweit kommen und das Ding landet und überhaupt, dann treffen wir uns und können den AstroGeo Livestream machen, währenddem wir uns betrinken voller Nervosität, ob es funktioniert oder nicht. Also für mich war ja so der großartigste Raumfahrtmoment, an den ich mich erinnere, weil es auch irgendwie der erste war, ne? Also für viele ältere Menschen so Mondlandung und so, aber für mich war es die Landung von Spirit and Opportunity im Jahr 2004, 3 und 4, glaube ich, ne, Jahreswechsel. Das fand ich so spannend, dass man das live beobachten konnte und ich glaube Dragonfly wird ein Revival dieses Moments auf jeden Fall. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass es dann in was 15 Jahren landet oder so. Ja, das ist das Problem. Ja, nee, 10 Jahre. Mitte der 30er. Also insofern 10, 11 Jahre vielleicht. Wenn alles klappt, klar. Wenn der Start noch verschoben wird, Startfenster zum Saturn sind ja auch so eine Sache. Also Wird schon. Ja, jetzt sind wir lange, aber das Quiz muss sein, ne? Zumal wir ja neulich gehört haben, es gibt Leute, die das Quiz dann immer noch mitraten. Deswegen. Deshalb machen wir es doch eigentlich, deswegen oder? Deswegen machen wir es, genau, auf jeden Fall. Gott, ich habe hier keine einzige Notiz gemacht, aber ich weiß inzwischen, was Tuline sind, glaube ich. Und ich habe gedacht, wir machen das Quiz, um uns gegenseitig zu quälen, aber gut. Okay, dann. Frage Nummer 1. Was wussten Forschende vor dem Zeitalter der Raumsonden eigentlich über den Titan? Dass er eine Randverdunkelung hat. Ja. Dass es ein Saturnmond ist und ja, aber die Randverdunkelung, das habe ich mir gemerkt. Okay, und Herr Huygens, nein, der Herr Kuiper hat auch schon gewusst, dass es Methan gibt. Ah, okay, ja, stimmt. Ja, aber ansonsten passt, genau. Frage 2. Welche Erkenntnisse verdanken wir der Doppelmission Cassini-Huygens? Huygens. Dass man sich vor Start der Mission überlegen sollte, wie die beiden kommunizieren sollen mit der Dopplerverschiebung. Oh ja. Mhm. Ja, also welche Erkenntnisse verdanken wir? Also Cassini, das kann ich jetzt nicht alles aufzählen. Und Huygens. Sag mal so 4 bis 5 wichtige Erkenntnisse. Oh komm. So ganz grundlegend. Was es gibt, was es nicht gibt. Auf dem Titan, also es gibt auf der ganze Titan ist auf jeden Fall nicht voller Flüssigkeit bedeckt, das ist gut. Es gibt diese Dünen, diese Längsdünen. Es gibt Wasserblöcke auf dem Titan. Ja. Eine ganz wichtige Sache, die für Lorki wichtig ist. Ach so, es gibt einen Salzozean unter Titan. Genau, ja. Gemein, oder? Diese Fragen, wo ich einfach alles wissen will. Super. Frage 3. Wer ist Lorki und warum lebt auf dem Titan, wenn überhaupt er ein Nicht-Lorki? Weil Lorki bedeutet Life as we know it und Life as we know it braucht als Lösungsmittel Wasser. Und auf der Oberfläche des Titans gibt es nicht lange genug genügend flüssiges Wasser. Genau. Und Frage 4. Wieso könnte ein Nicht-Lorki auf der Titanoberfläche bei minus 180 Grad bitteschön leben? Warum könnte es da leben? Weil es irgendwie so prinzipiell dann trotzdem Pi mal Daumen die drei Grundbedingungen fürs Leben erfüllt sind, so wie sie kennen. Also Lösungsmittel und Energie und ja, diese, ich nenne es einfach Knops oder ich habe vergessen, was dein ist besser auszusprechen, ja. Ja, also die grundlegenden Bausteine fürs Leben, Kohlenstoff und dieses ganze Geraffel. Genau. Genau. Ja, Frage 5. Wie könnte Dragonfly dem Nicht-Lorki-Leben auf die Schliche kommen? Indem es letztendlich Muster erkennt oder statistische Häufungen von bestimmten Molekülen, zum Beispiel Aminosäuren. Also nicht nur indem es sagt, okay, ich finde Aminosäure X, Y und Z, sondern ich finde vor allen Dingen diese, ich sag mal, drei Aminosäuren gehäuft und so. Ja. Genau, und vielleicht könnte man noch die Stoffwechselprodukte erwähnen. Also dann könnte man auch mal nachverfolgen, ob da mögliche Stoffwechselprodukte irgendwie verbraucht werden irgendwo. Ja, aber da kann ich dir sagen, also dass der Geist von Martina Preiner, gut, die wird dich jetzt sofort schlagen, weil wenn man noch nicht mal weiß, wie das Leben aussieht, dann weiß man auch nicht, wie man es nachweisen muss, geschweige denn irgendwelche Stoffwechselprodukte dieses hypothetischen Leben, von dem man nicht weiß, wie es ausschaut. Zumal man, was das angeht, ja auf dem Mars auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat mit den Viking-Missionen. Also, da hat man ja genau das probiert. Und also ich glaube, wenn du Chemikerin und Chemiker oder Biologinnen und Biologen wie Martina fragen würdest, dann würden dir das Einzige, welchem Beweis tatsächlich diese Menschen trauen würden, wäre tatsächlich, wenn ein Alien ankommt und das Ding umschubst. Mhm. Wahrscheinlich noch nicht mal dann. Na, dann kommen die Verschwörungstheoretiker um die Ecke und reden von Filmstudios. Franzi, Frage Nummer 6, Hand aufs Herz. Was sagt dein Bauchgefühl über Leben auf Titan? Nein. Wie? Hey, das ist mein Bauchgefühl. Das kannst du doch nicht als falsch bewerten. I'm disproving your Bauchgefühl. Nein, ist okay. Ja, okay. Ich will mal nicht so sein. Wir können einfach wetten und in 30 Jahren... Irgendwelche Quantenphysiker und Stephen Hawking und bla, die haben die ganze Zeit über irgendeinen grundlegenden Quatsch gewettet. Wir können einfach wetten, ja oder nein. Und müssen wir noch überlegen, über was wir wetten. Was anderes bleibt uns auch nicht übrig, ja. Wir können über eine Flasche eisgekühltes, flüssiges Methan wetten oder so. Aber ich glaube, keiner von uns hat einen Kühlschrank, der geeignet ist. Aber das Methan ist das geruchslos? Nee, Ammoniak stinkt. Nee, Methan geht halt in die Luft im Zweifel. Also vielleicht keine so gute Idee. Wir machen ein flüssiges Methanfeuer. Naja, egal. Wir gehen einfach zusammen in der Wüste spazieren. Wir suchen uns ein paar Längsdünen und machen einen Wüstenspaziergang. Das wäre auch was. Sehr gut. Tippitoppi, danke dir super für die Geschichte. Das muss ich jetzt merken. Wie 40 Jahre lang oder so. Genau. Aber mit diesem erhellenden Gedanken haben wir das dann für heute, oder? Auf jeden Fall. Ich vergessen. Damit beenden wir das Jahr und ich hoffe, die Folge war eskapistisch weihnachtlich genug. Ansonsten sag Bescheid. Ja, ich hatte mir von dir nach diesen ganzen Massenaussterbe- und Aussterbeereignis mal was Lebensbejahendes erwünscht. Und ich meine, spekulatives Leben ist ja lebensbejahend. Ja, in dem nah Sinne. Dran auf jeden Fall. Genau. Ja. Deswegen vielleicht auch die Ablehnung deines Bauchgefühls am Ende. Einfach im Sinne der Weihnachtlichkeit. Wunderbar. Dann sage ich, dass wir am Ende angekommen sind, dieser Folge 107 von Astrogeo. Und wir natürlich allen danken, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter. Und die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern. Ja, und dort bei den Riff Reportern könnt ihr auch weiterhin den Weltraumreport bestellen, unseren Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von Astrogeo und andere Astrotexte informieren. Und der kostet nix. Und natürlich danken wir vor allem auch allen, die unsere Arbeit unterstützen, indem sie diesen Podcast direkt unterstützen. Und eure Beiträge helfen uns schon, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken und noch ein bisschen, auch ein bisschen unserer Arbeitszeit, aber noch nicht mehr. Und deshalb freuen wir uns über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns zum Beispiel auf Mastodon zukommen lassen. Da findet ihr uns als astro-geo@chaos.social oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion@astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Glück auf. Und ad astra. Bis zum nächsten Mal. Ciao. A tous de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Stack meters ready. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown confirmed. Ja, danke für die Geschichte. Titan. Tuline. Ich merke mir das mit diesen Dreckstulinen nicht. Ich habe mich daran erinnert, als du das gesagt hast, und ich habe mir, dann habe ich mich erinnert, dass ich mir schon das letzte Mal auf die Schreibmatte Tuline aufgeschrieben habe. Ich glaube, die Hörer werden sich sehr freuen. Es ist sehr menschlich, weil ich kann dir die Hand für uns vorlegen, dass ich keine Sau daran erinnern wird, was Tuline sind. Mega. Nee, cool. Ja, und das ist auch wirklich Quatsch. Das ist halt einfach so ein Wort für Zeug, was man nicht versteht und nicht kennt, ne? Aber naja.